Abschnitt 1 von Odysseus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Odysseus aus Erzählungen aus der alten Welt von Karl Friedrich Becker. Erster Abend. Telemachos Entschluss. »Ihr habt längst«, begann der Lehrer, nachdem sich der Kreis seiner Zöglinge um ihn gesammelt hatte, »von dem berühmten Trojanischen Kriege gehört. Ihr wisst, dass es nach einer 10-jährigen Belagerung endlich der vereinigten Macht der Griechen gelungen war, die stolze Stadt des Priamos zu erobern. Troja, oder wie Homer sie gern nennt, die heilige Ilios, wurde zerstört und verbrannt. Und die Fürsten, die nun des Kampfes und der Abenteuer genug hatten, zogen ihre Schiffe ins Meer und segelten mit ihren Gefährten in die Heimat zurück. Mancher erreichte dieselbe glücklich, mancher aber ward von Stürmen auf dem Meere umhergetrieben und irrte lange unter Elend und Gefahren aller Art umher. Agamemnon, der tapferste der übrig gebliebenen Helden, erfuhr noch größeres Unglück. Frommen Herzens, den Göttern für seine Rückfahrt dankend, erblickte er den väterlichen Palast, eilte freudig in die Arme seiner lang entbehrten Gattin, ohne zu wissen, dass die Treulose sich während seiner 10-jährigen Abwesenheit mit einem anderen vermählt hatte. Die Ehebrecherin empfängt ihn mit verstellter Zärtlichkeit und bereitet ihm ein Bad. Er entkleidet sich und streckt die müden Glieder mit Wohlbehagen. Da plötzlich, indem er sorglos ruht, überfällt ihn der Räuber seines Eigentums und seiner Gattin mit derselben und tötet ihn mit dem Schwerte. Nicht so handelte die edle Penelope, des tapfern Odysseus schöne Gemahlin. Auch sie hätte, wenn sie gewollt, sich längst wieder eines Gemahls erfreuen können, denn eine Menge junger Fürsten und Edlen bestürmte sie, da ihr Gatte von Troja nicht zurückgekehrt war, mit Bewerbungen, und jeder wünschte, sie zur Ehe zu gewinnen. War sie doch ebenso klug als schön, dazu besaß sie großen Reichtum von Schafen und Rindern und allerlei Vieh, und wer mit ihr vermählt ward, der durfte hoffen, an Odysseus Stelle als der Erste auf der Insel die übrigen kleinen Fürsten derselben zu beherrschen. Das lockte die stolzen Jünglinge gar sehr, und sie drangen auf alle Weise in die schöne Königin, als Witwe in ihres Vaters Haus zurückzukehren, damit dort nach alter Sitte förmlich um sie geworben werden könne. Odysseus, meinten sie, komme doch nimmer zurück, der sei gewiß längst zu den Toten eingegangen. Aber so leicht verdrängten die Schwätzer das Andenken an den Gemahl nicht aus dem Herzen der Penelope, so leichtsinnig wollte sie nicht ein Bündnis auflösen, das einst das Glück ihrer Jugend gewesen war. Er kehrt dennoch wieder, dachte sie immer, und wenn sie Tag und Nacht in Sehnsucht und Angst verweint hatte, so richtete diese frohe Hoffnung ihre Seele wieder auf. Aber es verging Jahr um Jahr, und kein Schiff brachte der treuen Königin den geliebten Gatten. Penelope hielt jeden Wanderer an, der nach Ithaka kam, und forschte bei ihm nach Kunde von dem Helden. Die andern, erzählte man, seien längst zurück, Nestor in Pylos, Menelaos in Sparta. Vom Odysseus wußte keiner, wo er geblieben, ob er lebe oder tot sei. 9 Jahre harrte so die vielgetreue in ihren Tränen, und 19 Jahre waren bereits vergangen, seit der Gemahl von dannen gezogen war. Er hatte ihr bei der Abreise ein Knäblein hinterlassen, Telemachos geheißen, das nun zum schönen Jünglinge herangewachsen war. Der blieb ihr einziger Trost, aber auch er war viel zu schwach gegen die übermütige Rotte der Werber, die mit jedem Jahre zudringlicher wurde und zuletzt auf ein heilloses Mittel verfiel, die arme Frau mit Gewalt zur Rückkehr in ihres Vaters Haus zu zwingen. Empörender ist wohl nie die Hilflosigkeit eines verlassenen Weibes mißbraucht worden, als von diesen überlästigen Freiern. Sie verbanden sich mit allen Fürstensöhnen aus der Nachbarschaft und beschlossen sämtlich, über 100 an der Zahl, jeden Morgen in Odysseus' Palaste einzusprechen, von Odysseus' Herden und Kornböden zu zehren und von seinem Weine zu zechen, mit einem Worte so lange von seinem Besitze zu prassen, bis Telemachos durch die Furcht vor gänzlicher Verarmung genötigt sein würde, die standhafte Mutter mit Gewalt aus dem Hause zu stoßen und sie dadurch zu einer zweiten Heirat zu zwingen. Seit dieser schändlichen Verabredung waren die weiten Hallen im Palaste des Odysseus von früh bis in die Nacht mit den ungebetenen Gästen gefüllt, die alle Diener des Königs zu ihrem Willen zwangen, von dem fremden Gute an sich rissen, was ihnen beliebte, und mit rohem Spott und Gelächter den schwachen Besitzer verhöhnten. Der Reichtum der Herden nahm sichtbar ab, die Fülle des Kornes und Weines schwand, und niemand war, der den übermütigen Schwelgern Einhalt getan hätte. Penelope saß oben in ihrem Gemach am Webstuhl und weinte. Telemachos, so oft er sich unter der anmaßenden Schar sehen ließ, ward verlacht und verspottet. Ein Gott hatte über Odysseus' Haus solches Weh gesandt. Poseidon, der Beherrscher des Meeres, zürnte dem Helden, denn er war schwer von ihm beleidigt. Daher peitschte er ihn von Nord nach Süd, von Ost nach West auf dem weiten Meere umher, er zertrümmerte seine Schiffe, tötete seine Gefährten und führte ihn durch Strudel und Klippen zu Völkern, deren Sitte und Sprache ihm fremd waren. Jetzt, während seine Habe von frechen Nachbarn verzehrt ward, saß Odysseus weit von der Heimat, gefangen auf einer einsamen Insel, wo eine Göttertochter, Kalypso, herrschte, die ihn nicht entlassen wollte, weil sie ihn zum Gemahl begehrte. Er aber, immer eingedenk des teuren Vaterlandes, der Gattin und des Sohnes, ging täglich hinaus ans Gestade, setzte sich wehmütig nieder bei der Brandung und wünschte nichts sehnlicher, als nur einmal noch den Rauch von seinem Hause aus der Ferne aufsteigen zu sehen, um dann beruhigt zu sterben. Das rührte die Götter im hohen Olymp und vor allem seine Schützerin, Athene. Einst, als sie alle im weiten Göttersaale versammelt saßen und der feindselig gesinnte Poseidon gerade abwesend war, um bei den fernwohnenden Äthiopen ein reiches Opfermahl einzunehmen, benutzte Athene die Gelegenheit, dem Vater Zeus das traurige Schicksal des Odysseus und der Penelope recht beweglich vorzustellen. Der König der Götter fühlte Mitleid und willigte gern in seiner Tochter Bitten. Sie selbst wollte verkleidet zum Telemachos gehen und ihm Mut in die Seele hauchen, und Hermes, so wünschte sie, sollte nach der Insel Ogygia eilen und der Kalypso den Befehl der Götter überbringen, dass sie den Gefangenen alsbald entlasse und ihrer Leidenschaft entsage. Froh der erhaltenen Erlaubnis schickte sie sich sogleich zur Reise an. Schöne goldene Sohlen band sie unter die Füße, nahm die mächtige Lanze in die Hand, schwang sich mit Windesschnelle zur Insel Ithaka hinab und stand plötzlich in der Gestalt des Taphierkönigs Mentes an dem hohen Palaste des Odysseus. Hier sah sie mit Erstaunen das wilde Gewühl der Freier, wie sie zechten und schmausten, spielten und lärmten, und wie die Diener alle beschäftigt waren, Fleisch zu zerlegen, die Tische abzuwaschen, Wein einzuschenken und nach alter Sitte in mächtigen Krügen mit Wasser zu mischen. Unter ihnen saß der jetzt 20-jährige Telemachos bekümmerten Herzens, ohne Teil an ihrem Jubel zu nehmen. Kaum sah er den fremden Mann an der Tür, so ging er ihm schnell entgegen, reichte ihm die Hand, nahm ihm die Lanze ab und begrüßte ihn freundlich. Hierauf führte er den unbekannten Gast in die Wohnung, doch nicht unter die Schmausenden, damit ihm das Mahl nicht verleidet würde durch das wüste, schwelgerische Getümmel. Der Fremde mußte sich auf einen erhabenen Sessel setzen, ein Fußschemel unterstützte die Füße. Telemachos nahm neben ihm Platz, und auf seinen Wink brachte sogleich eine Dienerin eine schöne goldene Kanne auf einem silbernen Waschbecken, besprengte beiden die Hände, daß sie sich wüschen, und stellte ein geglättetes Tischchen vor sie hin. Die Schaffnerin legte Brot darauf und Fleisch, während ein rascher Diener Wein einschenkte. Aber erst nachdem der Fremde mit Speise und Trank sich geletzt hatte, fragte ihn Telemachos nach seinem Namen und nach dem Zwecke seiner Reise. »Ich bin Mentes«, sagte die Göttin, »des Ankialos Sohn und beherrsche die Taphier. Soeben bin ich mit einem Schiffe hierher gekommen, welches samt meinen Leuten draußen in einer Bucht vor Anker liegt. Ich habe eine Reise nach Temesa vor, wo ich Kupfer gegen blinkendes Eisen eintauschen will. Odysseus und ich sind alte Freunde, darum habe ich bei dir einsprechen wollen, um zu sehen, wie es hier gehe.« Telemachos klagte darauf in einer langen Erzählung dem Gastfreunde sein Leid. Die Göttin hörte aufmerksam alles an, als erfahre sie es eben jetzt erst, dann nahm sie kräftig das Wort und flößte dem armen Jünglinge Mut ins Herz. Sie riet ihm, einen männlichen Entschluss zu fassen, in öffentlicher Versammlung den trotzigen Freiern dreist das Haus zu verbieten und vor allen Dingen sich aufzumachen nach Pylos und Sparta, wo die wackern Helden Nestor und Menelaos wohnten, welche des Odysseus Gefährten auf dem Zuge gegen Troja gewesen waren. Von ihnen solle er Nachricht einziehen, wo sie seinen Vater verlassen hätten, und fragen, wo er sich jetzt aufhalten möge. »Denn tot ist er nicht«, fügte Mentes hinzu, »das sagt mir eine göttliche Ahnung. Nur durch Stürme weit verschlagen und durch grausame Menschen aufgehalten, wartet er sehnend der Heimkehr, und gewiß wirst du ihn wiedersehen, wofern du meinem Rate folgst.« Der Jüngling fühlte sich von Hochachtung gegen den verständigen Mann erfüllt, und als einen alten Freund seines Vaters gewann er ihn schnell lieb. Er wollte ihm nach gastfreundlicher Sitte ein Geschenk zum Abschiede reichen, aber Mentes schützte seine notgedrungene Eilfertigkeit vor. Ungebadet sogar müsse er weggehen, bei der Rückfahrt jedoch werde er sich wieder einstellen und dann das Gastgeschenk mitnehmen. Er verschwand darauf plötzlich, wie auf Flügeln eines Vogels, und jetzt erst ahnte Telemachos, dass er mit einem Gotte gesprochen habe. Alles, was der Fremde gesagt hatte, überdachte er noch einmal, und sein Entschluss stand fest, die göttlichen Ratschläge genau zu befolgen. Sofort nahm er gegen die Freier einen strengeren Ton an, und sie, die ihn noch nie hatten so männlich reden hören, verwunderten sich über seinen Mut und sahen ihn mit großen Augen an. Antinoos aber und Eurymachos, die übermütigsten unter allen, spotteten seines Eifers und erregten bald ein allgemeines Gelächter gegen ihn. Dann feierten sie den Abend mit Tanz und Gesang, und erst als die Nacht herankam, zerstreuten sie sich wie gewöhnlich in ihre Wohnungen. Auch Telemachos ging, während seine alte, treue Pflegerin Eurykleia ihm die Fackel vorantrug, in sein Schlafgemach, zog das weiche, wallende Gewand aus und warf es in die Hände der Alten, die es säuberlich zusammenlegte und an dem hölzernen Pflocke zur Seite des Bettes aufhängte. Dann streckte er sich auf sein Lager und hüllte sich in eine weiche, wollene Decke. Die treue Alte aber ging hinaus und verriegelte die Tür. Sobald der Morgen dämmerte, sprang er sofort vom Lager auf, legte seine Kleider an, band die schönen Sohlen unter die Füße und hängte das Schwert um die Schulter. So geschmückt trat er hervor aus seiner Schlafkammer und sandte Herolde aus, um schnell das Volk zur Versammlung zu berufen. Als die Menge schon in dichten Reihen sich drängte, begab er sich unter sie, in der Hand die eherne Lanze, begleitet von zwei schnellfüßigen Hunden. Nachdem nun der greise Ägyptios, dessen Sohn an der Seite des edlen Odysseus mit gegen Troja gezogen war, die Versammlung eröffnet hatte, trat Telemachos in die Mitte des Volkes, ließ sich das Zepter von dem Herolde reichen und sprach. »Ich habe euch berufen, ihr Ithaker, nicht, weil ich etwas zu eurem Besten vorzutragen hätte, auch nicht, um euch eine Botschaft zu melden, die das gemeinsame Wohl anginge. Nein, mich treibt meines eigenen Hauses doppelte Not. Mein Vater, wisst ihr, weilt ferne, Vielleicht ist er auf ewig für mich verloren. Und ich, der Sohn, muß es nun leiden, daß sich täglich in meinem Hause ein Schwarm wilder Gäste einfindet, die da vorgeben, um meine Mutter zu freien, während sie voll arger Tücke alle meine Habe verzehren und den Königssohn am Ende zum Bettler machen. Ich, Armer, bin nicht stark genug, und mir fehlt ein Mann, wie Odysseus war, um diese Plage abzuwenden. Darum bitte ich euch, erkennet doch selber das Unrecht und nehmt es zu Herzen. Schämet euch vor den Nachbarn und zittert vor der Rache der Götter. Hat euch etwa mein edler Vater jemals vorsätzlich beleidigt? Und bin ich nicht schon unglücklich genug dadurch, dass ich ihn verloren habe? O, überlasst mich meinem Kummer und vermehrt ihn nicht durch euren Frevel. Tränen des Schmerzes und des Zornes überwältigten ihn bei diesen Worten, und er warf das Zepter zur Erde. Da ergriff Erbarmen und Mitleid die ganze Versammlung. Alle waren verstummt, nur der trotzigste der Freier, Antinoos, nahm keck das Wort und erwiderte: »Unverschämter Knabe, was sprichst du so lästernd? Du möchtest uns wohl gern zum Abscheu vor den Leuten machen. Aber wer ist denn schuld an dem Unfug, als einzig du selber? Warum schickst du die Mutter nicht fort? Und sie, was geht sie nicht freiwillig? Hat sie uns nicht mit unerhörtem Trug geäfft und hingehalten mehr als 3 Jahre? Sprach sie nicht damals: »Jünglinge, wartet mit der Hochzeit, bis ich das Leichengewand fertig gewebt habe für meinen alten Schwiegervater Laertes, damit nicht die Frauen mich tadeln, wenn einst der alte Mann unbekleidet hinausgetragen wurde, der im Leben so viele Güter besessen. Und was tat die Arglistige? Sie webte Tag für Tag, aber das Gewand wurde nimmermehr fertig, bis wir durch eines der Weiber erfuhren, dass sie immer während der Nacht die Arbeit des Tages wieder auftrenne. Da zwangen wir sie, das Gewebe zu vollenden, und nun, da es fertig ist, bestehen wir darauf, dass sie Wort halte. Du aber sollst ihr augenblicklich gebieten, in ihres Vaters Haus zurückzukehren und zum Manne zu nehmen, wer ihr gefällt oder wen der Vater für sie bestimmt. Tust du dies, dann soll dich keiner von uns mehr drücken. Wir aber weichen nicht, ehe sie sich aus unserer Mitte einen Bräutigam erwählt hat.« Mit gerechtem Unwillen verwarf der edle Telemachos die Zumutung, seine eigene Mutter aus dem Hause zu verstoßen. Er beschwor die Freier nochmals, seine Habe zu schonen, und drohte ihnen mit der vergeltenden Rache der Götter. Aber sie verhöhnten ihn und die 2 ehrwürdigen Greise, welche für den Gekränkten ihre Stimme zu erheben wagten. Endlich trug er darauf an, dass ihm wenigstens ein Schiff ausgerüstet würde, auf dem er nach Pylos oder Sparta reisen könne, um Kunde von seinem Vater einzuziehen. Höre er innerhalb eines Jahres nichts von demselben, dann wolle er's zugeben, daß sich die Mutter wieder vermähle, mit wem sie wolle. Dieser Vorschlag wurde mit Spott abgewiesen. Die Versammlung des Volkes ging auseinander, die Freier begaben sich zu neuem Gelage in das Haus des Odysseus. Traurig wandelte Telemachos am Meeresgestade hin, netzte seine Hände in der dunkeln Flut und flehte sie emporstreckend zu der Göttin, die ihm gestern erschienen war. Und siehe, als er noch einsam dasteht, da kommt Mentor, ein alter Freund seines Vaters, auf ihn zu. Auch er war in der Versammlung gewesen und hatte entrüstet die Schmähreden der Freier gehört. Ja, er hatte selbst versucht, für Telemachos zu sprechen, aber das Hohngeschrei der Übermütigen hatte ihn kaum zu Worte kommen lassen. Jetzt erschien er, wie Telemachos glaubte, um ihm zur Ausführung seines Vorhabens behilflich zu sein. Aber es war nicht Mentor, es war Athene, die nur Mentors Gestalt und Stimme angenommen hatte. Sie erhöhte seinen Mut, drang in ihn, nicht länger die Reise aufzuschieben, und erbot sich sogar, für ein Schiff und für Gefährten zu sorgen. Er ging sogleich nach Hause, teilte seinen Plan nur der alten Pflegerin Eurykleia mit und befahl ihr, zu besorgen, was zur Reisekost Not sei: Wein in irdenen Krügen, Mehl in Schläuchen und so weiter.

Es sind milde Gaben aus Demeters und Dionysos Hand, den Menschen zur Freude geschenkt. Was ein Künstler verfertigt, das hat Hephaistos ihn gelehrt. Was der Sänger singt, hat ihm Apollo oder die Muse eingegeben. Wer klug ist, den liebt Athene. Wer beredt ist und in allerlei Dienstverpflichtungen geschickt, ist ein Liebling des Hermes. So führte die Betrachtung jedes Schönen und Herrlichen in der Natur und im Menschenleben jene alten Griechen zu frommer Einfalt. Sie ahnten auf jedem Schritte unbekannte heilige Wesen, glaubten sich überall umringt von unsichtbaren Gottheiten, wähnten sich von Göttern geliebt, wenn es ihnen wohlging, eilten sie zu versöhnen, wenn sie Unrecht getan hatten, ja, sie hielten sich und die ganze Natur mit den Unsterblichen verwandt. Die Gottheit mochte ihrem kindlichen Sinne nicht anders erscheinen, als etwa ein Fürst im Verhältnis zu seinen Untertanen. Der Dichter hatte vielleicht in der Sage nur von Telemachos glücklicher Reise gehört. Aber das konnte er so nüchtern nicht wiedererzählen. Telemachos sieht die Hand der Göttin in jedem Ereignis. Die Göttin gibt ihm den Gedanken ein, sie geht mit ihm zu Schiffe, sie sagt ihm, was er dem Nestor antworten soll, sie tröstet seine Mutter. Gewiss wird sie ihn auch aus der Gefahr erretten, die die Freier ihm bereitet haben. Athene, Telemachos Begleiterin, war inzwischen nicht weniger bemüht, dem edlen Odysseus selber die Heimkehr zu erleichtern. Auf Zeus' Befehl mußte Hermes, der Götterbote, sich aufmachen, der Nymphe Kalypso, die den Helden gefangen hielt, den Willen der Olympier bekannt zu machen. Er legte die schönen goldenen Sohlen an, die ihn leicht wie einen Vogel durch die Luft trugen, nahm dann den Schlangenstab in die Hand, mit dem er Menschen töten und wieder erwecken konnte, und flog schnellen Schwunges über die weite Meeresfläche hin. Alsbald stand er auf der entlegenen Insel, wo die schöne Kalypso wohnte. Er freute sich der reizenden Behausung, die so anmutig versteckt zwischen Erlen, Pappeln und immergrünen Zypressen lag. In den dunklen Verschränkungen des Laubes nisteten gesangreiche Vögel, und den Eingang der hochgewölbten Felsengrotte umrankten Reben, mit purpurnen Trauben prangend. Weiterhin dehnten sich üppige Wiesen, von vier Bächen durchschnitten, und tausendfarbige Blumen lachten aus dem frischen Grün hervor. Hermes selbst bewunderte den lieblichen Wohnsitz und trat dann in die luftig kühle Grotte, ohne jedoch den Odysseus zu finden. Der Arme hatte keine Ruhe in dieser schönen Gegend, der freundliche Zuspruch der Göttin war ihm lästig. Er suchte das einsame, umbrandete Ufer, und, auf den hohen Hügeln sitzend, blickte er stundenlang über das dunkle Meer hin nach der Richtung, wo fern, ach, allzu fern, die Heimat lag. Die Nymphe aber saß daheim am Webstuhle, wob sich mit goldenem Weberschiffe ein Gewand und sang mit melodischer Stimme ein munteres Liedchen zur Arbeit. Sie erkannte sogleich den Hermes und empfing ihn voller Verwunderung über den seltenen Besuch. Er aber verkündigte ihr den strengen Befehl des Vaters der Götter und ließ sie den Odysseus alsbald entlassen, da die Götter die Rückkehr desselben beschlossen hatten. Als er so sprach, erschrak die Göttin und brach in bange Klagen aus über der Götter Grausamkeit und neidisches Herz. Anderen Göttinnen, die sich auch sterbliche Menschen zu Gatten erkoren, sei dies gestattet, ihr nur verarge man die Gemeinschaft mit dem Manne, den sie doch selber aus der Gefahr gerettet und freundlich gepflegt habe. Ihn, den Geliebten, solle sie entlassen und wieder einsam wohnen in ihrer Grotte, fern von dem Verkehr mit Göttern und Menschen. Ach, was solle ihr nun der schattige Hain und Fülle der Trauben und Blumen, wenn sie den Freund entbehre, der alles Schöne mit ihr teile? Gewiß, sie fühlte sich recht unglücklich. Dennoch versprach sie zu gehorchen, aus Furcht vor dem Zorne und der Rache des Zeus. Hermes hatte sich unterdessen an dem gastfreundlichen Tische gestärkt, denn auch die Götter lieben es zu schmausen. Aber sie letzen sich nicht an irdischer Kost, sondern Ambrosia ist ihre Speise, und sie trinken einen Trank, den die Dichter Nektar nennen. Jetzt stand Hermes wieder auf schärfte der Kalypso noch einmal das Gebot der Olympier ein und verließ sie eilig. Als sie sich satt geweint hatte, ging sie den Odysseus aufsuchen. Sie fand ihn traurig am Gestade sitzend und redete ihn liebreich also an. »Armer Freund«, sprach sie, »verzehre hier nicht länger in Betrübnis und Schwermut dein Leben. Ich fühle deinen Kummer mit dir. Ich bin auch bereit, dich von mir zu lassen. Aber du selber musst für ein Fahrzeug sorgen. Geh in den Wald, suche dir Stämme aus, behaue sie mit der Axt, die ich dir geben will, und füge die starken Balken zu einem festen Floß zusammen. Ruderer kann ich dir nicht geben, denn ich habe hier niemand, aber mit Speise und Trank und mit Kleidern will ich dich reichlich versorgen, und einen sanften Fahrwind will ich dir mitgeben vom Lande aus, dass er dich eine Strecke ins Meer begleite. Wollen es dann die übrigen Götter gestatten, so hoffe ich, du wirst dein liebes Vaterland bald und ohne Gefahr erreichen.« Odysseus sprang freudig erschrocken empor. Aber noch traute er nicht, das unerwartete Glück machte ihn zweifeln. »Schwöre mir, dass du Wahrheit sprichst und nicht ein anderes Übel zu meinem Schaden ersinnest«, rief er hastig. Die Göttin lächelte und gewährte ihm seine Bitte. Sie schwur bei der Erde, bei dem Himmel und beim Styx, dem eisigen Flusse des Totenreiches, und das war der größte und furchtbarste Eidschwur für die Götter, die sich für den Fall der Eidbrüchigkeit dadurch ihrer Unsterblichkeit begaben und dem Tode anheimfielen. Nun erst glaubte der Held ihren Worten. Beide kehrten zurück in die Grotte und ergötzten sich bei einem reichen Mahle, Odysseus mit der Speise der Menschen, Kalypso mit der Labe der Himmlischen. Alle Versuche, ihn von dem Entschlusse zurückzubringen, misslangen. Nicht die Gefahren des Meeres, nicht der Zorn mißgünstiger Götter konnte ihn schrecken. Er bestand mutig und entschlossen auf seiner Heimkehr, um nur die teure Gattin wiederzusehen. Am folgenden Morgen eilte er in den Wald mit Axt, Beil, Bohrern und Nägeln, fällte 20 Fichtenstämme und zimmerte daraus ein Floß, das nach viertägiger, unermüdeter Arbeit fertig dastand, mit Mast und Steuer. Kalypso gab das Segel dazu und füllte dem Helden das Schiff mit Schläuchen voll süßen Wassers, mit Körben voll Weines und köstlicher Speisen, und am fünften Tage, nachdem sie ihn noch einmal gebadet und gesalbt hatte, begleitete sie ihn selbst ans Ufer, und er stieg freudig ein. Sie sandte ihm einen frischen Fahrwind nach, und er steuerte rüstig auf der unabsehbaren Wasserfläche hin, indem er sich am Tage nach der Sonne, bei Nacht nach den Gestirnen richtete. 17 Tage vergingen so, ohne dass er ermüdete, denn er achtete alle Anstrengungen gering, die ihn der Heimat und der lieben Gattin näher brachten. Und siehe, am 18. Tage erblickte er weitherdämmernd die grauen Berge der Insel Scheria, später Korkyra, jetzt Korfu, wohin zu kommen ihm vom Schicksale bestimmt war. Aber wehe ihm! Gerade jetzt kehrte Poseidon von den Äthiopen zurück und sah schon aus der Ferne den kühnen, gehaßten Mann seinen Hoffnungen entgegeneilen. Grimmer Zorn entbrannte im Herzen des Gottes. »Ha, gewiß«, rief er aus, »haben die andern Olympier einen Rat über ihn beschlossen, während ich die Äthiopen besuchte. Wahrhaftig, da kreuzt er schon hin, ganz nahe dem Lande, das ihm zur Rettung bestimmt ist. Aber so wahr ich selbst noch Götterkraft besitze, er soll mir bis dahin noch Angst und Jammer genug erdulden.« Kaum waren die drohenden Worte gesprochen, da sammelten sich auf Poseidons Wink finstere Wolken. Er stieß den Dreizack ins Meer hinab und regte es in seinen innersten Tiefen auf. Dann rief er den Winden, daß sie aus ihren Höhlen kämen, miteinander zu kämpfen, und vom Himmel sank die schwarze Nacht. Odysseus erbebte. Er sah sich einsam auf der Wasserwüste, das Land war seinen Augen entschwunden, ringsumher, soweit seine Blicke reichten, nichts als dunkle Wogen, die sich brausend emportürmten, dann über ihn herstürzten und ihn selbst bald Himmel antrugen, bald in den Abgrund versenkten. Wohl pries er die glücklich, welche in dem Kampfe vor Troja der Tod erreicht hatte und denen eine ehrenvolle Bestattung zuteil geworden war. Ihm schien es anders beschieden. Festgeklammert an sein Floß schwankte er in Ängsten hierhin und dorthin, an Rudern war nicht mehr zu denken. Ein schrecklicher Windstoß riss Segel und Mast von dem Schiffe ab und warf sie ins Meer, und nun kam eine gewaltige Woge daher und, wie wenn ein Berg einstürzt, schlug sie auf sein Schiff. Es schoss jäh in die Tiefe, er selbst wurde hinausgeworfen und mit Wasser ganz überdeckt. Nur mit Mühe hob er sich wieder empor, denn die durchnäßten Kleider beschwerten ihn sehr, da erblickte er sein schwimmendes Fahrzeug in der Nähe, schwang sich wieder hinauf durch die reißenden Fluten und entfloh so diesmal noch dem drohenden Tode. Aber noch immer wüteten die Stürme, und die empörten Wellen trieben sein schwankendes Schiff auf und nieder. Er selbst dachte wohl, dass er in dem ungleichen Kampfe endlich erliegen müsse. Und doch war ihm Rettung zugedacht. Leukothea, die blühende Tochter des Kadmos, die Retterin der Schiffbrüchigen, sah ihn mitten in den aufgeregten Wellen und hatte Erbarmen mit ihm. Sie schwang sich aus dem Meere empor und setzte sich zu ihm auf das Floß. »Armer Mann«, sprach sie, »du hast gewiß den Poseidon schwer beleidigt. Aber verderben soll er dich nicht, trotz seines Zürnens. Die Götter wollen deinen Untergang nicht. An Scherias Ufer sollst du gerettet werden. Nimm hier den weißen Schleier und umwinde dich damit. Dann wirf die beschwerlichen Kleider ab, verlass dein Fahrzeug und rette dich durch Schwimmen. Der Schleier bringt dich unversehrt ans Land, aber bist du erst dort, so versäume nicht, ihn hinterrücks mit abgewendetem Antlitz wieder ins Meer zu werfen.« Mit diesen Worten übergab sie ihm den Schleier und verschwand wieder in den Wogen. Odysseus zweifelte noch, denn er vermutete in der Erscheinung eine Tücke Poseidons. Das Floß wollte er nicht verlassen, solange es irgend noch zusammenhielt, und auch die Kleider der Kalypso waren ihm teuer. Dennoch behielt er die Wunderbinde, um im Notfalle ihre Kraft zu versuchen. Diese Not kam bald. Noch immer brausten und stürmten die Wogen, ja, ein plötzlicher schwerer Wassersturz zerschmetterte jetzt das so lange erhaltene Schiff. Das Gebälk wich auseinander, der arme Schiffer versank im Wogenschwall und sah die Trümmer seines zerschellten Fahrzeuges um sich hertreiben. Jetzt galt es Tod oder Leben. Odysseus schwamm einem der größten Balken nach, ergriff ihn mit den Händen, schwang sich hinauf wie ein Reiter aufs Pferd und schloss fest an mit den Lenden. So reitend zog er sich das schwere Gewand aus und warf es ins Meer, umgürtete sich dann unter der Brust mit der luftigen Binde und sprang getrost von seinem Balken herunter ins Meer, um das letzte Heil im Schwimmen zu versuchen. Jetzt erblickte den mit Händen und Füßen arbeitenden Schwimmer Poseidon. »Wohl«, sprach der rachsüchtige Gott, »mögest du denn für diesmal noch dem Tode entrinnen. Aber ich hoffe, du wirst mir die heutige Angst so bald nicht vergessen.« Poseidon lenkte nun sein Gespann nach Äga, wo er in den Tiefen einer Bucht eine Wohnung hatte. Allmählich besänftigten sich die wilden Fluten. Zwei Tage und zwei Nächte hatte der entsetzliche Sturm bereits gewütet, und in dieser ganzen Zeit hatte Odysseus weder gegessen noch getrunken. Er schwamm noch immer, und nur die Götterbinde erhielt ihn aufrecht. Aber Freude und Hoffnung kehrte zurück in seine Seele, als das Meer sich wieder zum heitern Spiegel glättete und die felsige Küste von Scheria dicht vor ihm lag. Doch noch hatte er nicht überwunden. So oft er sich dem Strande näherte, schleuderte ihn die Brandung von der steilen Felswand wieder zurück. Hier war der Kampf mit den zurückprallenden Fluten fast größer noch als im Sturme, und er mußte, oft zurückgeworfen und ganz zerschunden an den Händen, einen großen Teil der Insel umschwimmen, ehe er einen bequemen Landungsplatz fand. Endlich kam er an eine Stelle, wo ein kleiner Fluss der Insel sich ins Meer ergoß. Das Ufer war niedrig, ohne Klippen und vor dem Winde gesichert. Hier faßte er wieder Mut und flehte zu der Gottheit dieses Stroms. »Höre mich, Herrscher, wer du auch seiest, erbarme dich meine. Siehe, ich bin dem Zorne Poseidons entronnen und vertraue mich nun deinem Schutze.« Der Flussgott erhörte ihn und beruhigte das Wasser, dass es sanft ausströmte und den kühnen Schwimmer nicht länger zurückhielt. Odysseus erreichte glücklich das Gestade, dessen Wiesenplan von Büschen und Bäumen überschattet war. Er sank nieder auf die Knie und küßte dankbar die heilige Erde. Aber nun war seine Kraft auch erschöpft. Aus Mund und Nase strömte das eingeschluckte salzige Wasser, alles war ihm geschwollen. Und er verfiel in eine tiefe Betäubung, Atem und Stimme verließ ihn, die schreckliche Anstrengung hatte ihn fast aufgerieben. Als ihm die Besinnung wiederkehrte, gedachte er dankbar der hilfreichen Leukothea und ihres Befehles. Er stand auf, lösete den nassen Schleier ab und warf ihn mit abgewendetem Gesicht ins Meer. Dann ging er vorwärts, zweifelnd und bange. Er erblickte niemand, und die Nacht war nahe. Nackt, wie er war, wo sollte er unterkommen? Am Ufer war es feucht und kalt, und in dem Gebüsche, das er vor sich sah, konnten vielleicht wilde Tiere hausen. Dennoch ging er dem Walde zu und fand darin ein paar wilde Ölbäume, deren Zweige dicht ineinander verwachsen waren und ein sicheres, gegen Sonne, Regen und Wind schützendes Obdach bildeten. Unten auf dem Boden lag eine Menge dürren Laubes, das häufte er mit den Händen zu einem Berge zusammen und kroch dann tief hinein. Nichts als ein Teil des Kopfes sah noch hervor, der übrige Leib lag tief in den Blättern versteckt, wie etwa ein astiger Kienbrand auf dem Herde in einem Aschenhaufen liegt, damit er seine Glut bewahre und morgen wieder ein neues Feuer an ihm angezündet werden könne. Ein fester Schlaf umfing ihn hier in seinem Blätterlager, und sein langes Leiden war in einem Augenblick vergessen. Denkt, Kinder, der geehrte Beherrscher einer großen Insel, der kluge und tapfere Zerstörer einer berühmten Stadt, der reiche Besitzer massenhafter Herden, fand jetzt seine höchste Erquickung in einem Haufen dürren Laubes, darin er seine Blöße barg. In einer ihm unbekannten Wildnis hatte er nichts als das Leben. Und noch dankte er den Göttern, dass sie ihm solches gewährt hatten. Ende von Abschnitt 3. Abschnitt 4 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Abend, Nausikaa. Scheria ward von dem friedlichen, uralten Volke der Phäaken bewohnt. Es trieb mehr Handel und Schifffahrt als Ackerbau und Jagd und hatte eine Stadt unfern des Hafens erbaut. Daneben sah man Schiffswerfte mit Arbeitern und Fahrzeugen aller Art. Ordnung, Sitte und Wohlstand blühte unter ihnen, und über sie herrschte ein milder König, Alkinoos genannt, der einen prächtigen Palast in der Stadt hatte, in welchem sich die vornehmsten der Phäaken täglich zu versammeln pflegten, um mit ihrem Könige zu opfern und zu schmausen. Unter dem doppelten Segen des Friedens und einer fruchtbaren Natur hatte sich das Volk zu seltener Bildung und Betriebsamkeit erhoben. Des Odysseus göttliche Freundin Athene ersann nun, während der Ermüdete schlief, ein Mittel, um ihn, wenn er erwacht sein würde, mit guter Art zu der Bekanntschaft der Vornehmsten der Insel zu führen und ihm eine gastliche Aufnahme bei denselben zu bereiten. Der König hatte eine schöne junge Tochter, Nausikaa. Diese lag noch im erquickenden Morgenschlummer, da erschien ihr Athene im Traume unter der Gestalt einer lieben Jugendgespielin und redete sie scheltend an. »Du Träge, denkst du denn gar nicht daran, die schönen Gewänder zu waschen, die jetzt schmutzig im Hause liegen? Bald wirst du Braut sein, und wie wird sich's dann schicken, wenn bei dem festlichen Brautzuge die Kleider nicht sauber und schön sind? Ein tadelloser Anzug ist eine Zierde des Menschen. Geh, mache dich hurtig auf, sobald der Morgen graut. Lass dir vom Vater einen Wagen und Maultiere geben und fahre alles Zeug hinaus auf den Waschplatz. Ich selber will mitgehen, und Mägde nehmen wir auch mit. Da wollen wir waschen und trocknen, dass Vater und Mutter sich freuen sollen.« Nausikaa wunderte sich über den Traum, und nach dem uralten Volksglauben, der Träume heilig hält, beschloss sie, ihm zu gehorchen. Sie bat ihren Vater um den Wagen, gedachte aber dabei nicht ihrer Hochzeit, sondern nur der Bedürfnisse der Brüder, um auch Männerkleider zur Reinigung mitnehmen zu können. Der König ließ anspannen, und nun holte sie die wollenen Mäntel, Gewänder und Decken, damals die einzige Wäsche, die man hatte, herbei und packte sie in den Wagen. Die Mutter legte Speisen und Salben in ein Kästchen und fügte einen ziegenledernen Schlauch mit Wein hinzu. So, gut versorgt, setzte sich die schöne Wäscherin auf den Wagen, ergriff Peitsche und Zügel und fuhr zur Stadt hinaus. Ihr folgten zu Fuße die anderen Jungfrauen. Sie kamen auf dem Waschplatze an. Er lag in einem klaren Strome, aus welchem das Wasser durch Rinnen in steinerne Behälter floss, die in die Erde gegraben waren. Denn die Einfalt jener Zeiten wußte noch nichts von Waschfass und Seife. Man warf das Zeug in eine solche Grube voll kalten Wassers, die Mädchen entkleideten sich und sprangen selbst hinein und walkten das Zeug mit den Füßen. Ebenso wenig bedurften sie zum Trocknen der Leinen und Klammern. Man breitete die Gewänder auf einer reinen, kiesigen Fläche am Ufer des Flusses aus, und waren sie getrocknet, so wurden sie sofort wieder getragen. Auf diese Art verfuhr nun auch die schöne Nausikaa mit ihren Gespielinnen. Aber während das Zeug zum Trocknen ausgebreitet lag, badeten sich die Mädchen, salbten sich und öffneten Kasten und Schlauch, um ein Frühstück im Freien einzunehmen. Fröhlich scherzend sprangen sie dann auf, stellten sich in einen Kreis, und nun stimmte Nausikaa einen reizenden Gesang an, während die Mädchen dazu tanzten und sich mit Ballspiel ergötzten. Nachdem sie des munteren Spiels genug getrieben hatten, rafften sie die Gewänder vom Boden auf, legten sie sorgsam zusammen und trugen sie wieder in den Wagen, spannten dann die Maulesel vor, welche unterdessen abgeschirrt auf der Weide gegraset hatten, und machten sich reisefertig. Aber ehe Nausikaa aufstieg, machte sich das schalkhafte Mädchen noch den Spaß, nach einer der anderen mit dem Balle zu werfen. Der Ball traf nicht und fiel weit weg in den Strom hinein. Wie kreischten die mutwilligen Mädchen auf! Von den Ufern schallte der Jubel wieder, denn die Mädchen konnten nicht aufhören, frohlockend in die Hände zu klatschen. Und siehe, wunderbar hatte es Athene so veranstaltet. Denn gerade das laute Gelächter weckte den schlafenden Odysseus, der bis dahin in seinem Gebüsche weder etwas von den nahen Wäscherinnen gehört hatte, noch von ihnen bemerkt war. Er richtete sich horchend auf, rieb sich die Augen und zupfte sich die Blätter aus Haar und Bart. »Halt«, dachte er, »das sind Menschen. Aber wehe mir, was für Menschen werden es sein? Vielleicht gar wilde Räuber und rohe Barbaren, die meine Sprache nicht verstehen und von Göttern und Gastfreundschaft nichts wissen. Doch es klang ja wie Mädchengekreisch, und sie lachten so herzlich. Gefährlich kann das nicht sein. Ich muß nur hervorkriechen und die Menschenkinder besehen.« Er wand sich aus dem Dickicht heraus, schüttelte das Laub von sich, und weil er ganz unbekleidet war und sich billig schämte, solcher Gestalt vor ihnen zu erscheinen, so brach er sich mit starker Faust einen buschichten Zweig ab, um sich damit zu decken. So kam er schier wie ein wildes Waldungeheuer hervor. Die Mädchen, die ihn auf sich zuschreiten sahen, erschraken, schrien laut auf und liefen davon. Nausikaa nur war beherzter, denn Athene hauchte ihr unsichtbar Mut in die Brust. Sie blieb ruhig stehen und erwartete den vom Schlamme des Meeres ganz bedeckten, struppigen Mann. Er kam näher, wagte es jedoch nicht, nach Sitte der Flehenden ihre Knie zu umfassen, sondern richtete aus ehrerbietiger Entfernung seine Bitte an sie. Er achtete, wie von jeher edle und gute Menschen taten, ihr Geschlecht. Denn nur der Verworfene naht sich der Unschuld frevelnd, dem Tugendhaften ist sie heilig. »Flehend nahe ich dir«, sprach er, »Göttin oder Jungfrau, denn ich weiß nicht, wer du bist. Bist du eine Göttin, so musst du Artemis sein, das sagt mir deine schlanke Gestalt und deine herrliche Bildung. Bist du aber eine sterbliche Jungfrau, o, so preise ich deine Eltern und deine Brüder glücklich. Ihr Herz muß höher schlagen, wenn sie sehen, wie schön du im Tanze einherschwebst. Aber glücklicher als alle achte ich den Mann, von dem dein Vater die Freiergeschenke annimmt und der dich dann als seine Braut nach Hause führt. Ha, wahrlich, nie habe ich solche Schönheit gesehen. Nur in Delos einmal, da sah ich an Apollons Opferaltare einen ebenso schlanken Palmbaum emporgeschossen und staunte über den Anblick, wie ich jetzt vor dir staune. Denn dort bin ich gewesen und ach, viel weiter noch umher. Ich habe vielen Jammer erfahren und auch jetzt noch bin ich in Ängsten, denn gestern hat mich das stürmische Meer an das Ufer dieses Landes geworfen, das ich nicht kenne und worin niemand mich kennt. Ich wage es nicht, holdes Mädchen, deine Knie zu umfassen. Aber erbarme dich meiner, denn nach unendlicher Trübsal bist du die Erste, die mir begegnet. Zeige mir die Stadt, wo die Männer dieses Landes wohnen, und gib mir etwas Schlechtes zur Bedeckung, etwa ein Wickeltuch, worin du die Wäsche geschlagen hast. Möchten dir's die Götter tausendfältig belohnen, möchten sie dir schenken, so viel dein Herz nur begehrt, einen Mann und ein Haus und selige Eintracht darinnen. Denn nichts ist wahrlich so wünschenswert, als wenn Mann und Weib friedlich, in treuer Liebe vereinigt, ihr Haus verwalten, dass alle Bösen und Neider sich ärgern, die Freunde aber sich herzlich der Eintracht freuen. Aber die größte Freude genießen sie davon doch selbst. Der schönen Nausikaa gefiel die herzgewinnende Rede des Fremdlings, und sein Schicksal jammerte sie. Sie sagte ihm ihren Namen, erzählte von ihrem Vater und von dem Volke der Phäaken und versprach ihm eine freundliche Aufnahme. Zuerst rief sie die entflohenen Mädchen herbei, die in scheuer Ferne standen, schalt sie über ihre Zaghaftigkeit aus und befahl ihnen, den Gast zu baden und mit Trank und Speise zu erquicken. Aber der Mann sah gar zu fürchterlich aus. Eine ermunterte immer die andere, den Anfang zu machen. Endlich faßten sie sich ein Herz und führten den Odysseus an den Strom. Nausikaa schickte ihm ein paar von den frisch gewaschenen Gewändern und den Rest ihres Öles. Die Mädchen legten alles am Ufer nieder und entfernten sich schamhaft, während jener den salzigen Schlamm von seinem Körper abwusch und sich mit Öle salbte. Das Bad tat ihm recht Not, denn schon lange entbehrte er dieser Erfrischung. Aber dafür erschien er nun auch wie neugeboren. Im Schmuck der Gewänder trat er verjüngt unter die Mädchen, die staunend das schöne, blühende Antlitz betrachteten. Es dünkte sie, als sei er größer und herrlicher geworden. Das struppige Haar ringelte sich nun in glänzenden Locken über Stirn und Nacken herab, und aus seinen Mienen strahlte eine Hoheit und Anmut, dass Nausikaa sich des Wunsches nicht erwehren konnte, es möchte ihm doch gefallen, in Scheria zu bleiben und sie zur Gemahlin zu nehmen. Jetzt reichten ihm die Jungfrauen, was sie von Speisen und Wein noch übrig hatten, und wahrlich, der arme Mann hatte lange genug fasten müssen. Als er gesättigt war, rüstete sich die Gesellschaft zur Rückkehr, Nausikaa bestieg wieder ihren Wagen, die Mädchen folgten zu Fuße nach. Odysseus mußte mit ihnen gehen, solange der Weg noch durch Felder und Wiesen sich hinzog. Als sie sich aber der Stadt näherten, hieß ihn die Königstochter beiseite gehen und in einem Pappelhaine zurückbleiben, bis sie selbst mit den Jungfrauen zu Hause angelangt sein werde. Dann solle er nachkommen und als ein bittender Gast im Hause ihres Vaters einsprechen. So wollte sie übler Nachrede bei den Leuten ausweichen, dass keiner von ihr sagen sollte, »Ei, seht doch, welchen stattlichen Fremdling hat sich denn dort Nausikaa auserlesen? Den wünscht sie wohl gar zum Gemahle. Sie kann's gewiß nicht erwarten, bis einer um sie wirbt. Besser war's auch, aus der Fremde sich den Gatten zu suchen, denn die Freier aus den edlen Jünglingen unseres Volkes sind ihr wahrlich zu schlecht.« »Nein, Fremdling«, fügte sie errötend hinzu, »das soll man nicht sagen. Ich selber habe ja oft andere Mädchen getadelt, die sich wider den Willen der Eltern zu einem Manne gesellten, ehe öffentlich die Vermählung veranstaltet war.« Noch eine Weisung gab Nausikaa dem Odysseus. Er solle, wenn er in den Saal des Palastes eingetreten sei, zuerst die Knie der Königin umfassen und von ihr seine Rettung erbitten. Sei diese ihm gewogen, dann dürfe er getrost hoffen, die Heimat wiederzusehen. Nun erst solle er zu dem Könige herantreten. Odysseus merkte sich alles genau und blieb ehrfurchtsvoll in dem Haine zurück, bis er die Jungfrauen an Ort und Stelle vermutete. Betend hob er indessen die Hände empor zu seiner Schützerin Athene, daß sie ihn Mitleid und Gunst finden ließe bei den Männern des unbekannten Volkes. Ende von Abschnitt 4. Abschnitt 5 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Abend. Der Gestrandete in der Königsburg. Die Sonne war schon untergegangen und alles dunkel umher, als der Held sich aufmachte, um in die Stadt der Phäaken zu gehen. Mit Absicht hatte er den Abend erwartet, damit er kein Aufsehen errege oder irgendein übermütiger Einwohner ihn mit Fragen belästige oder gar mit Schmähungen kränke. Und siehe, kaum näherte er sich den ersten Häusern, da trat schon seine Freundin Athene ihm entgegen, aber er kannte sie nicht. Sie hatte die Gestalt eines Mädchens angenommen, das mit dem Wasserkruge vom Brunnen kam. »Liebe Tochter«, redete Odysseus sie an, »zeigest du mir wohl den Weg zu Alkinoos Wohnung, der hier bei euch König ist? Ich komme weit her aus einem entlegenen Lande und kenne niemand in dieser Stadt.« »Recht gern, Väterchen«, antwortete die freundliche Dirne, »will ich dir das Haus, nach dem du verlangst, zeigen. Der König wohnt ganz nahe bei meinem Vater. Komm nur immer mit mir, ich will dich so führen, dass du keinen Menschen weiter zu fragen noch zu sehen brauchst. Denn hier sind die Leute nicht allzu freundlich gegen Fremde. Das macht ihr kühnes Handwerk, denn es sind Schiffer, aber ihre Schiffe sind auch schnell wie die Vögel und wie die Gedanken.« Odysseus dankte dem lieben Mädchen und folgte ihr, von niemand gesehen. Er sah staunend den geräumigen Markt und den Hafen, dessen Schiffe und Mauern hoch und trotzig aus der Dämmerung aufragten. Als sie eine Weile gegangen waren, stand das Mädchen still und sagte, »Siehst du, Väterchen, hier ist des Königs Haus. Jetzt wirst du die Fürsten gerade bei der Mahlzeit finden. Da geh nur dreist hinein und fürchte dich nicht. Dem Kühnen gelingt ja alles am besten. Aber eines will ich dir noch sagen. Wenn du in den Saal kommst, so suche nur erst die Königin auf. Sie heißt Arete und ist eigentlich des Königs Nichte, denn der vorige König, Nausithoos geheißen, hinterließ zwei Söhne, diesen Alkinoos und noch einen, Rexenor, mit Namen. Der lebte aber nicht lange und hinterließ bloß eine einzige Tochter. Die hat nachher Alkinoos geheiratet, und sie ist jetzt unsere Königin. Sie ist sehr klug und wird weit und breit geehrt von allen übrigen Weibern, und der König selber hält sie gar hoch. Sie regiert alles und entscheidet sogar die Streitigkeiten der Männer mit Weisheit. Und wenn sie ausgeht, so grüßt sie alt und jung wie eine Göttin. Wenn diese dir wohl will, so kannst du gewiss hoffen, in dein Vaterland zu kommen und alle deine Wünsche zu erreichen.« Mit diesen Worten verließ Athene ihren Freund. Er aber ging in den Vorhof des Palastes und blieb verwundert an der Schwelle des Hauses stehen. Denn überaus schön fand er alles, was er hier sah, die Mauern wie von Erz, die Pfosten wie von Silber, und golden war der Ring an der Pforte. Und in der Tiefe des offenen Saales waren rings an den Wänden Sessel gestellt, mit schönen Decken belegt, darauf saßen die Edeln der Phäaken und schmauseten. Neben ihnen standen schön gekleidete Jünglinge mit Fackeln in den Händen, die leuchteten jenen zum Mahle. 50 Mädchen dienten in dem Palaste, von denen einige das Geschäft hatten, Korn auf der Handmühle zu mahlen, während andere Zeuge wirkten oder spannen. Denn so wie die phäakischen Männer erfahrene Schiffer waren, ebenso sehr waren die Weiber dieses Volks wegen ihrer kunstreichen Webereien berühmt. Doch Odysseus ging noch immer nicht hinein. Erst besah er sich noch den schönen Garten hinter dem Hause, der mit einer hohen Mauer umgeben war und voll stattlicher Obstbäume prangte. Hier hingen saftige Birnen, Feigen und Granaten herab, dort schimmerten rotgesprenkelte Äpfel und grüne Oliven, und halb versteckt hinter breiten Blättern blickten purpurne Trauben hervor. Wahrlich, alle Jahreszeiten sah man hier vereinigt. Hier erhob sich ein Baum im Frühlingsschmuck zahlloser Blüten, dort stand ein anderer, an dem die grünen Früchte hingen, dort wieder ein anderer, der trug schon Reife in Fülle. Ebenso auch die Trauben, einige lagen bereits abgeschnitten zum Dörren auf dem Boden, andere wurden gekeltert, andere schnitt der Winzer soeben und wieder andere fingen erst an, sich zu färben. Nützliche Gartengewächse standen in zierlich geordneten Beeten, deren Ränder mit duftenden Blumen eingeschlossen waren. Auch zwei Quellen schlängelten sich durch den Garten hin, wovon die eine den Palast mit Wasser versorgte, indes aus der andern, welche nach außen geleitet war, die Nachbarn schöpften. Jetzt erst, nachdem der Held alles betrachtet und bewundert hatte, ging er in den Saal des Königs hinein. Es war schon spät. Die Fürsten, welche bei dem Alkinoos schmausten, dachten bereits an den Aufbruch und hielten eben den Becher in den Händen, dem Hermes zum Schlusse ein Trankopfer darzubringen. Da sahen sie mit Verwunderung noch einen Fremdling rasch den Saal durchschreiten und vor der Königin niederfallen. Sie richteten sich alle auf und horchten aufmerksam, was er sagen würde. Er aber umfaßte nach dem Brauche der Flehenden Aretes Knie und sprach: »O Arete, Tochter des göttlichen Helden Rexenor, siehe, ich umfasse dir und deinem Gemahle die Knie und allen Gästen umher. Ich bin ein unglückbeladener, hart bedrängter Mann. Mögen euch die Götter Heil und langes Leben schenken, und reiches Erbe euren Kindern im Hause und Ehre unter dem Volke. Mir aber seid zur Rückkehr in meine Heimat behilflich, denn schon lange bin ich von den meinigen entfernt und irre im Elende umher.« Mit diesen Worten stand er auf und setzte sich, wie es Hilfebittenden ziemte, in die Asche neben dem Feuerherde. Weil er die Gesellschaft so plötzlich überrascht hatte, so verstummten die Anwesenden alle. Erst nach einiger Zeit unterbrach ein bejahrter Gast das Schweigen. »Alkinoos«, sprach er, »es ist nicht anständig, einen Fremdling am Herde in der Asche sitzen zu lassen. Die übrigen Männer schweigen, nur weil sie deiner Befehle harren. Wohlan, führe ihn doch zu einem silberbeschlagenen Sessel und lass durch die Herolde noch Wein mischen zu einem Opfer für Zeus, dem Fremden aber frische Speise reichen durch die Schaffnerin.« Sogleich stand der König auf, faßte den Odysseus bei der Hand, hieß seinen liebsten Sohn Laodamas, der ihm zunächst saß, aufstehen und führte den Gast zu dem erledigten Sessel. Alsbald war nach der Gewohnheit eine Dienerin mit Wasserkanne und Waschbecken bereit und besprengte dem Fremdling die Hände. Dann ward ein reinliches Tischchen vor ihn hingestellt, das sich alsbald mit Brot und Speisen aller Art füllte. Das war ein anderer Abend als der gestrige, wo der arme Mann, seiner Kleider beraubt, triefend und von Angst und Anstrengung abgemattet, ans Land gestiegen war, um sich ein Lager von Blättern zusammenzuscharren. Wie behaglich schmauste er jetzt im herrlichen Saale bei Fackelschein. So schnell wechselt oft mit banger Nacht ein froher Tag. »Wohlan«, rief der König dem Herolde zu, »mische noch einmal Wein in dem Kruge und fülle rings den Gästen die Becher, dass wir dem Zeus noch ein Opfer ausgießen, dem Beschützer der Hilfeflehenden.« Der Herold tat, wie ihm gesagt war, und sie sprengten alle die ersten Tropfen dem Zeus zu Ehren auf die Erde, tranken das Übrige mit Wohlbehagen und erhoben sich dann von ihren Sitzen. Der König beschied sie auf den folgenden Tag wieder in sein Haus, um sich mit ihnen über die Fortschaffung des Fremden zu beraten, wenn dieser nicht etwa, so fiel ihm plötzlich ein verkleideter Gott wäre, der ein Vergnügen darin suchte, sich unter sterbliche Menschen zu mischen. Odysseus lehnte die allzu ehrenvolle Vermutung bescheiden ab. »Nein«, sagte er, »wenn ihr einen Menschen kennt, den ihr vor allen für den unglücklichsten und elendesten erachtet, dem bin ich zu vergleichen. Lasst mich nur jetzt noch ein wenig essen, denn obschon tiefer Gram meine Seele belastet, so geht der Hunger mir doch noch über den Kummer, und der leidige Magen erinnert selbst den Betrübtesten mit Gewalt an sein Bedürfnis. Morgen aber, ihr Fürsten, tut mir so, wie der König gesagt hat, entsendet mich in mein Vaterland, denn seit Jahren verzehrt mich die Sehnsucht nach meinem Weibe und meiner Habe. Die Fürsten hörten dem Fremden mit Achtung zu, weil seine Reden und sein Wesen einen gewandten, verständigen Mann verrieten. Darauf gingen sie fort und ließen ihn mit dem Könige und der Königin allein zurück in dem weiten Saale. Die Mägde räumten die Tische und die Überreste des Mahles weg, und jetzt erst redete die kluge Königin, die in Gegenwart der Männer geschwiegen hatte, ihren Gast an. Bisher hatte sie ihn halb mit Verwunderung, halb mit Misstrauen angesehen, denn sie erkannte die Kleider sehr wohl, welche er trug. Sie hatte dieselben mit ihren eigenen Händen gewebt. »Ich muß dich doch fragen«, sprach sie, »wer und woher du bist. Wer gab dir diese Kleidung? Du sagtest ja, du wärest über das Meer gekommen und vom Sturme an unsere Insel verschlagen.« »Ach, edle Königin«, antwortete Odysseus, »unmöglich kann ich dir jetzt alles vom Anfange an erzählen. Sieh, es liegt fern im Meere eine Insel, Ogygia, da wohnt einsam eine schöne und mächtige Göttin, Kalypso mit Namen. Dorthin kommt sonst gewöhnlich kein Mensch, auch nicht leicht einer der Götter. Mich aber hatte ein schrecklicher Sturm, der mein Schiff zerschmetterte und meine Gefährten in den Abgrund riss, dorthin geworfen. 7 Jahre hat mich die schöne, reizende Nymphe festgehalten. Sie nahm mich freundlich auf, pflegte meiner und verhieß mir Unsterblichkeit und ewige Jugend, wenn ich bei ihr bleiben und ihr Gemahl werden wollte. Aber sie konnte mich nicht bewegen. Immer sehnte sich mein Herz nach der lieben Heimat hin, und ich benetzte meine Kleider mit Tränen. Endlich wandte sich ihr Sinn. Kaum sind es 20 Tage, da entließ sie mich freiwillig und gab mir Geschenke und dazu eine glückliche Fahrt, bis ich die blauen Berge eurer Insel vor mir liegen sah. Aber jetzt packte mich die Wut Poseidons, ein ungeheurer Orkan zerschellte mein Schiff, und nackt nur rettete ich mich aus 1000 Ängsten durch Schwimmen an dieses Gestade. Das war gestern Abend. Die Nacht habe ich kläglich im dichtesten Gebüsche zugebracht. Aber ich empfand nichts von meinem Elende, weil ein süßer Schlaf mich fast 20 Stunden hindurch gefesselt hielt. Erst diesen Nachmittag erwachte ich. Ich hörte Geräusch und sah deine Tochter mit anderen Jungfrauen nicht ferne von mir. Ich nahte ihr in meiner bedrängten Lage, und siehe, ich war auf ein verständiges, edelgesinntes Mädchen getroffen. Sie erquickte mich mit Speise und Wein, badete und salbte mich, und gab mir diese Gewänder. So bin ich denn hierher gekommen. »Nun, das ist gut«, sagte Alkinoos, »aber verabsäumt hat das unartige Mädchen doch eine Pflicht. Sie hätte dich sogleich mit zu uns herbringen sollen. Sie war schon lange hier, ehe du kamest.« »O König«, erwiderte der Held, »hüte dich darum, die treffliche Tochter zu tadeln. Wohl bot sie mir's selbst an, aber ich hielt es für unschicklich und wollte nicht, dass du Unrechtes von mir dachtest, darum blieb ich bescheiden zurück. Denn wir sind argwöhnisch, wir Menschen auf Erden.« So eignete sich der schlaue Mann das von der Nausikaa geäußerte Bedenken selbst zu. Es sollte scheinen, als habe sie ganz in dem Sinne ihres Vaters und nach der gegen Fremde zu beobachtenden Sitte gehandelt. »Nun, ich bin so übereilt nicht im Urteilen«, versetzte Alkinoos. »Indessen ist Ordnung in allen Dingen gut. Du bist ein trefflicher Mann, ich merke dir's an. O, wenn doch so einer wie du meine Tochter begehrte, ich nähme ihn mit Freuden zum Eidam an, und wolltest du hier bleiben, sie, Häuser und Grundstücke schenkte ich dir. Aber das wolle Zeus nicht, dass ich dich zwänge, bei uns zu bleiben. Nein, wenn du es willst, so entsende ich dich morgen schon. Unsere Ruderer sollen dich unversehrt nach deiner Heimat bringen, und wäre sie auch noch so weit von hier. Du sollst liegen und schlafen können im Schiff wie im Bette, so sanft und sicher werden sie dich fahren. Ich sage dir, du wirst dich verwundern über unsere Leute.« »O Vater Zeus«, rief Odysseus bei diesen Worten aus, »lass doch alles gelingen, wie es dieser edle Mann gesagt hat. Dann gelange ich sicher in die Heimat.« Und nun machte die Königin dem Gespräche ein Ende, indem sie den Mägden befahl, dem Fremden unter der Halle ein Bett zu bereiten, prächtige Polster darauf zu legen, noch eine feine Decke als Laken und andere wollene Gewänder zum Deckbett darüber zu werfen. Sie gingen mit Fackeln hinaus, besorgten alles aufs Beste und riefen dann den Fremdling, der der willkommenen Ruhe freudig entgegeneilte. Unter der Halle schlummerte nun Odysseus, Alkinoos aber und die Königin in dem innern Gemach des Palastes. Ende von Abschnitt 5. Abschnitt 6 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Abend. Lied und Spiel der Phäaken. Mit der Morgendämmerung erhob sich der König Alkinoos und sein ihm noch immer unbekannter Gast vom Lager. Beide gingen auf den Markt und setzten sich auf schön behauene Steine nieder, dergleichen ringsumher für die phäakischen Fürsten aufgestellt waren, wenn sie sich zu einer allgemeinen Beratschlagung einfanden. Noch war niemand da, aber Athene ging schon, als Herold verkleidet, von Haus zu Haus, und indem sie die Neugier und Teilnahme der Phäaken für den seltenen Fremden erweckte, lud sie alle die Häupter zu schneller Versammlung ein. Da kamen sie in Scharen und erfüllten die Sitze, während das Volk sich in den Gängen durcheinander drängte und auf den Fremdling schaute, über dessen Geleitung die Fürsten beraten wollten. Er aber stand wie ein Gott unter ihnen, denn Athene hatte ihm Hoheit der Gestalt und Anmut verliehen, um ihm die Bewunderung und Liebe der Phäaken desto sicherer zu gewinnen. Nachdem alle versammelt waren, nahm der König das Wort. »Hört mich an«, sprach er, »ihr erlauchten Fürsten der Phäaken. Dieser Fremdling hier, ich kenne ihn nicht und weiß nicht, ob er vom Morgen oder vom Abend her zu uns gekommen ist, hilfeflehend hat er mein Haus betreten und begehrt nun von uns weiter geleitet zu werden. Lasst uns also schnell daran denken, denn noch niemals ist jemand meinem Hause mit einer Bitte genahet, die ihm nicht gewährt worden wäre. Darum auf, ihr Jünglinge, versammelt euch, 52 an der Zahl, zieht ein gut bewährtes Schiff ins Meer und besorget alles, was dazugehört. Dann kommt in meinen Palast, da will ich euch alle mit Speise und Trank versorgen. Ihr aber, ihr Fürsten, erfüllt mir eine andere Bitte. Folgt mir in meinen geräumigen Saal, dass wir den Fremdling noch einmal glänzend bewirten, und damit unserer Freude auch das Lied nicht fehle, rufet den göttlichen Sänger Demodokos herbei.« So sprach der König und stand auf. Die Fürsten folgten ihm in sein Haus, und der Herold eilte zum Sänger, die Jünglinge aber begaben sich in den Hafen, um die Fahrt zu rüsten nach des Königs Befehl. Eilig zogen sie ein Schiff ins Meer, richteten den Mastbaum auf, hängten die Segelstangen mit den Segeln daran und knüpften die Ruder an lederne Riemen. Hierauf verfügten sie sich dem Gebote gemäß in den Palast, dessen Hallen, Höfe und Säle von Gästen wimmelten. Alkinoos gab aus seinen Ställen 12 Schafe, 8 Schweine und 2 Stiere zum Besten, davon ließ sich schon ein tüchtiges Mahl bereiten. Die Jünglinge übernahmen das Geschäft des Schlachtens, und unterdessen erschien der abgeschickte Diener mit dem alten Sänger, der die Fürsten im Saale mit seinem Gesange erfreuen sollte. Unter allen Völkern gibt es einzelne Menschen, die mit einem hellen Geiste eine ganz vorzügliche Stärke der Empfindung und Auffassung verbinden, in deren Seele sich alle Gegenstände lebhafter darstellen und fester eindrücken und deren feiner, empfänglicher Sinn von einer schönen Gegend, von einer großen Tat und von allem, was andere Menschen oft nur flüchtig berührt, auf das Lebhafteste ergriffen, entzückt und begeistert wird. Sie können dann die Begeisterung nicht in sich verschließen, was sie schön empfinden, wollen sie auch andern schön darstellen, was sie gerührt hat, das, wollen sie, soll auch andere Menschen rühren. Da genügt ihnen dann die Sprache des gewöhnlichen Lebens nicht mehr. Sie reden gleichsam wie in einem holden Wahn und ergehen sich in überraschenden Wendungen, neuen und gewählten Ausdrücken, kühnen, unerwarteten Gleichnissen. Solcher dichterischen Geister finden sich, ich wiederhole es, zu allen Zeiten, und ihr Wesen und Wirken offenbart sich oft am bedeutsamsten, wenn sie einem Volke von einfacherer Bildung angehören. Denn meistens sind sie da die eigentlichen Lehrer der Weisheit und die alleinigen Pfleger dessen, was wir Kunst nennen, mindestens sind sie stets auch Sänger. Ist daher ein Saitenspiel bereit, so wird ihre Rede ein begleitender Gesang, die Worte fügen sich wie ungesucht zu dem Takte der Musik, und so entsteht ein schön gemessener Vers, dessen Wohlklang die Begeisterung des Dichters nährt und erhöht und die Hörer desto lebhafter fesselt. Das Volk steht erstaunt und sieht in dem entzückten Sänger kaum noch einen Menschen, ein Gott scheint aus ihm zu sprechen, die Begeisterung, die ihn so wunderbar ergreift, muß ihm ein höheres Wesen einhauchen. Ja, der Sänger selbst, indem er sich fähig fühlte, alles, was er wollte, zu singen, war bei sich überzeugt, daß in diesem Augenblicke ein Gott sein Herz beherrsche. Auch bei den Griechen gab es in den Zeiten, welche Homer uns schildert, Sänger, die als begnadigte Lieblinge der Götter besondere Ansprüche auf Verehrung und auf freundliche, achtungsvolle Behandlung hatten. Sie erscheinen bei den Festmahlen der Fürsten, verherrlichen den Ruhm der Vorfahren, und während sie dem Ehrgeize schmeicheln, bieten sie durch ihre Gesänge zugleich eine Schule der mannigfaltigsten Bildung. Ein solcher Sänger, Aöden nennt sie der Dichter, war auch Demodokos, den der Herold jetzt zu dem Hause des Alkinoos führen sollte. Er war blind, aber sein Gedächtnis war voll von herrlichen Geschichten, die sein beredter Mund entzückend vorzutragen wußte, indes seine Hand kräftig die Saiten der Phorminx rührte. Dies war das Instrument, welches nicht bloß die Chortänze leitete, sondern auch bei dem Vortrage der Lieder angewendet wurde. Es diente dazu, der Stimme die nötige Haltung zu geben und den Vortrag nicht bloß einzuleiten, sondern auch zu begleiten. So war der Vortrag der Heldenlieder einst bei den Arabern, so bei den Goten und Vandalen, bei unseren Vorfahren und noch jetzt bei den Serben, die ein Saiteninstrument von dem einfachsten Bau, Gurla genannt, anwenden. Das gilt auch von der Phorminx, die mit Schafsaiten bezogen und bogenförmig gestaltet war. Der Herold führte ihn sanft am Arme herbei, stellte ihm mitten im Kreise einen Sessel hin an eine Säule des Saals, und über seinem Haupte hängte er die Phorminx an einem Nagel auf, lenkte auch freundlich dem blinden Manne die Hand dahin, damit er nachher sie finden könnte. Dann setzte er einen Tisch mit Fleisch vor ihn hin, holte den Brotkorb herbei, mischte Wein für ihn und bediente ihn wie alle die übrigen Gäste. Als nun die Esslust der Schmausenden gestillt war, griff der Sänger nach seiner Phorminx, um das Lied zu beginnen. Und nun erscholl sein Gesang wie Schlachtruf und Waffengeklirr zur Feier des Trojanerkriegs. Alles lauschte begeistert den Klängen, die tief in jedem Griechenherzen widerhallten. Da wandte sich sein Gesang, und nun pries er den Streit der beiden siegreichsten Führer, deren Ruhm von allen leuchtete, des Achilleus und des Odysseus. Das traf unseren Helden wie Schwertstreich. Die Erinnerung riss alle Wunden seines Herzens wieder auf, er zog den Mantel über das Haupt und verbarg sein Gesicht, damit die Phäaken seine Tränen nicht sahen. Erst als der Sänger schwieg, trocknete er sich schnell die Augen und nahm den Mantel von seinem Haupte. Aber sobald der Sänger wieder anhub, stürzten auch die Tränen wieder hervor, und seiner selber kaum mächtig, seufzte Odysseus tief auf. Das hörte Alkinoos, der ihm zunächst saß, aber schonend, als merke er's nicht, sprach er bei der nächsten Pause des Sängers zu seinen Gästen. »Hört, Freunde, ich denke, jetzt hat Mahl und Gesang uns alle sattsam erfreuet. Lasst uns nun hinausgehen und Kampfspiele versuchen, damit unser Gast auch darin die Geschicklichkeit der Phäaken erkenne und seinen Freunden zu Hause davon erzähle.« Sogleich standen die Schmausenden alle auf und folgten dem Könige hinaus. Auch der blinde Sänger ging mit, nachdem ein treuer Diener ihm seine Phorminx abgenommen und sie an den Nagel gehängt, ihn selbst aber bei der Hand gefasst hatte. Der Markt füllte sich wieder mit neuem Getümmel, die Fürsten setzten sich, ringsumher stand das Volk, und die Jünglinge, welche ihre Kunst im Ringen, im Faustkampf, im Laufen und Werfen zeigen wollten, traten in den weiten Kreis hervor. Zuerst versuchten sich drei Söhne des Königs, Laodamas, Halios und Klytoneos, im Wettlauf, von denen der Letztere den Preis davontrug. Dann traten die starken Ringer auf, unter denen der tapfere Euryalos alle besiegte. Hierauf ließen sich die Springer sehen, auf welche die Scheibenwerfer folgten. Den Beschluss machten die Faustkämpfer, und in diesem gefährlichen Spiele behielt der schöne Laodamas die Oberhand. »Hört, Freunde«, rief hierauf der junge, mutige Mann, »wir wollen doch unseren Gast fragen, ob er nicht auch in Kämpfen geübt ist. Wahrlich, seine Gestalt ist edel, seht nur die hohe Brust, die Schenkel, die Arme und den starken, sehnigen Nacken. Auch sein Wuchs verrät einen tüchtigen Mann, und alt ist er auch noch nicht. Das Unglück hat ihn nur so mitgenommen, denn wahrhaftig, ich kenne nichts, was einen Mann mürber zu machen imstande wäre, als das heillose Meerwasser, wenn einer auch noch so stark ist.« »Schön«, erwiderte Euryalos der Ringer, »das ist ein guter Einfall. Geh nur hin zu dem Manne und fordere ihn auf.« Laodamas ging hin und forderte den Odysseus auf. Aber dieser lehnte es ab. »Ach«, sagte er, »mein Unglück liegt mir jetzt näher am Herzen als Kämpfe, und ich habe keinen andern Gedanken, als wie ich recht bald nach Hause kommen möchte. Ihr wisst nicht, was ich alles erduldet habe und wie tief Trübsal mich beugt.« »Schon gut, mein Freund«, rief höhnisch der vorschnelle Euryalos, »man sieht wohl, dass du dich auf so etwas nicht verstehst. Ein Kämpfer bist du nicht, aber vielleicht ein Aufseher auf einem Kaufmannsschiffe, der die Ladung besorgt, die Waren bewacht und die Gewinne berechnet, nicht wahr? Ha, »Ei«, erwiderte mit finsterem Blick der edle Odysseus, »nicht fein war die Rede. Du scheinst mir ein übermütiger Gesell. Man sieht doch recht, wie verschieden die Götter ihre Gaben austeilen. Mancher Mann von unansehnlicher Gestalt ragt oft durch seinen Verstand hervor, und wenn er redet, erstaunt die Versammlung über seine treffenden Worte. Ein anderer dagegen von götterähnlichem Wuchs weiß oft nicht, ein verständiges Wort herauszubringen. Sieh, so ist es mit dir bestellt. Du bist von trefflicher Schönheit, aber dein Witz will nicht viel sagen. Wahrlich, wärst du nicht solch ein junger Tor, du hättest mich empört mit deiner unziemlichen Rede. Nein, glaube mir, ich bin kein Neuling im Wettkampfe. Ich habe mich mit den Tapfersten gemessen, als ich noch jung war und Gram mich nicht niederbeugte. Denn ich habe erduldet, was nur ein Mensch erdulden kann, im Kampf der Feldschlacht wie im Sturm der Meereswogen. Aber wahrlich, so entkräftet ich auch bin, ich versuche den Wettkampf, zu dem du mich gefordert hast. Gebt her die Scheibe!« Er nahm die schwerste der metallenen Wurfscheiben, welche da lagen, schwang sie am Riemen ein paar Mal im Wirbel herum, und nun schleuderte er sie hoch in die Luft, daß sie weit, weit hinter den Scheiben der andern niederfiel. Da lief einer der Zuschauer hin und steckte an dem Orte, wo die Scheibe liegen geblieben war, einen Pfahl zum Zeichen ein, und als er wieder zurückkam, rief er laut, »Das Mal findet wohl ein Blinder heraus im Tappen, so weit hat es die andern hinter sich gelassen. In dieser Kampfart kannst du sicher sein, fremder Mann, in dem Wurfe wird dir's keiner gleichtun.« »Nun«, rief Odysseus, »schleudert mir doch nach, ihr Jünglinge. Und hat nun jemand noch Lust, etwas anderes mit mir zu versuchen, sei's mit der Faust, im Ringen oder im Laufen, der komme her und wage es einmal, denn ihr habt mich höchlich beleidigt. Wohlan, ihr Phäaken, trete her, wer da will, ich stehe bereit zu allem. Sei's, wer es sei, nur Alkinoos nicht, er ist mein Wirt, und ungezogen ist es, zum Kampfe den Gastfreund herauszufordern, der uns speiset und beherbergt. Aber sonst verschmähe ich keinen der andern, und wahrlich, mit der Furcht hat's gar keine Not. Ich will mich mit jedem versuchen im Wettstreit. In keinem Kampf der Männer bin ich unerfahren, und im Bogenspannen suche ich meinen Meister. Mitten aus der Schar der Feinde erziele ich meinen Mann, und er fällt gewiß. Ein einziger nur hat mich darin übertroffen, als wir vor Troja lagen, Philoktet, aber unter allen anderen Schützen behaupte ich den Vorrang. Auch mit dem Wurfspieße treffe ich, soweit kein anderer mit dem Pfeile reicht. Nur im Laufen könnte vielleicht einer von euch mir's zuvortun, denn das stürmende Meer und die lange Entbehrung haben mich über die Maßen entkräftet. Jetzt schwiegen die Phäaken alle. Keiner getraute sich mehr, den Helden herauszufordern. Da nahm der König das Wort und sprach: »Lieber Fremdling, wir glauben deinen Worten, denn nicht aus Prahlsucht rühmst du dich, sondern weil der junge Mensch dort dich wirklich bitter gekränkt hat. Damit du indes zu Hause doch alles Gute von uns erzählen könntest, so höre mich an. Nicht kämpfen und ringen ist unser Stolz, aber das hat uns Zeus vor allen Völkern gegeben, rasch im Wettlauf und Meister der Schifffahrt zu sein. Auch lieben wir immerwährenden Schmaus und Saitenspiel und Tanz, schöne Kleider und warme Bäder. Wohlan denn, ihr phäakischen Tänzer, zeigt eure Künste, damit der Fremdling daheim sie verkünde. Hole doch einer des Demodokos Formings herbei, die noch in dem Saale hängt.« Sogleich eilte ein Herold hin und holte die Formings. Die jungen Tänzer stellten sich in Ordnung und begannen mit Schwung und Sprung den künstlich gemessenen Tanz. Odysseus bewunderte ihre flügelschnellen Füße, er hatte so etwas noch nie gesehen. Lieblich begleitete die Musik die Bewegung der Tänzer, und rasch stimmte noch der alte Sänger ein lustiges Lied an, welches alle Zuhörer zu lautem Gelächter zwang. Als der Chortanz der Jünglinge eine Weile gedauert hatte, traten des Königs Söhne, Laodamas und Halios, einzeln hervor und erregten allgemeines Staunen. Einer warf einen wollenen Ball beinahe bis in die Wolken, und der andere fing ihn im Sprunge auf, so daß der Ball in seine Hand fiel, ehe des Tänzers Fuß noch die Erde berührte. Dann schwangen beide sich in mannigfaltigen, nachahmenden Stellungen, und die Jünglinge ringsumher klatschten mit den Händen dazu und erhoben freudigen Zuruf. Odysseus ergötzte sich sehr an den künstlichen Formen und Stellungen und machte dem Alkinoos darüber Lobsprüche, die den alten Mann in der Seele freuten. Er wollte nun einmal den Fremden recht glänzend entlassen, und darum schlug er jetzt in der Versammlung vor, jeder der 12 phäakischen Fürsten solle dem Gaste ein Geschenk an Golde und ein schön gewirktes Ober- und Unterkleid geben, dazu wolle er selbst noch ein übriges tun, so wolle man ihn fortsenden. Auch müsse noch der vorlaute Euryalos dem beleidigten Manne seine Schmähung abbitten und ihm ein Versöhnungsgeschenk reichen. Alle stimmten dem Könige bei, und jeder schickte einen Herold nach Hause, um das Geschenk herbeizuholen. Und jetzt stand auch, zu seiner großen Ehre, der unbesonnene Jüngling auf und sprach: »Alkinoos, mächtigster König, ja, ich habe mich an dem Fremdlinge vergangen, aber ich will ihn gern besänftigen, wie du gebietest. Siehe, dies eherne Schwert will ich ihm schenken, es ist noch neu, das Heft ist von Silber und die Scheide von glänzendem Elfenbein. Gewiß, das wird ihm lieb sein.« Er trat mit dem Schwerte vor Odysseus hin und sprach, beschämt, mit niedergesenkten Augen: »Heil dir, fremder Mann! Ist hier ein kränkendes Wort gefallen, so mögen es schnell die Winde verwehen. Dir aber wollen die Götter verleihen, bald dein Haus und die Deinen wiederzusehen, nachdem du so lange fern von der Heimat dich abgehärmt.« »Lieber«, erwiderte Odysseus, »auch dir werde herzliche Freude und Heil von den Göttern. Möge dir dein Geschenk nicht wieder leid werden, womit du mich hast versöhnen wollen.« Er hängte das Schwert um die Schulter, und aller Groll war vergessen. Indes war es Abend geworden. Die Diener kamen mit den Geschenken auf dem Markte an, legten sie alle zusammen und trugen sie dann in des Königs Wohnung. Dahin folgte auch die ganze Schar, und die Fürsten nahmen daselbst wieder, wie gewöhnlich, die rings im Saale aufgestellten Stühle ein. Alkinoos bat seine Gemahlin, ein warmes Bad für den Gast bereiten zu lassen, und suchte die Geschenke aus, die er selbst für ihn bestimmt hatte. Sogleich ward ein großer Kessel auf den Herd gesetzt. Die Mägde legten Holz an und schürten die Glut. Die Königin selber holte die kostbaren Geschenke herbei und packte sie wohlgeordnet in eine Lade, die Odysseus nachher verwahren sollte. Schlösser kannte man damals noch nicht. Odysseus half sich stattdessen mit einem künstlichen Knoten, den ihn einmal die zauberkundige Kirke Schürzen gelehrt hatte. Jetzt kochte das Wasser im Kessel, und die Schaffnerin rief den Gast zum Bade. Er ging hinaus, entkleidete sich und stieg mit Wohlbehagen in die dampfende Wanne. Nachdem er sich wieder getrocknet hatte, salbten ihn die Mägde mit Öl und umhüllten ihn mit einem prächtigen Gewand und Mantel. Eben wollte er nun wieder zu den schmausenden Männern hineingehen, da fühlte er sich vor der Tür des Saales von sanften Händen aufgehalten. Es war die schöne Nausikaa, die er seit gestern nicht gesehen hatte, denn es ziemte sich für die Töchter des Hauses nicht, sich unter jubelnden Männern blicken zu lassen. Still und züchtig mußten die griechischen Jungfrauen oben in ihrer Kammer beim Webstuhl oder bei der Spindel bleiben, und die gute Nausikaa hatte sich auch den ganzen Tag über nach dieser Sitte gehalten. Jetzt hatte sie die Anstalten zur Abreise des Fremdlings vernommen. Da trieb sie das Herz, den schönen Mann noch einmal zu sehen, der ihr gestern so bescheiden und so edel genahet war. Es war Abend, sie schlich sich leise hinunter und wartete seiner vor der Tür, wenn er aus dem Bade zurückkehren würde. Er kam, und Anmut strahlte aus seinem Gesichte, Würde und Kraft trug seine Schritte. »Freude dir, Gast«, flüsterte sie, »und wenn du einst wieder in deiner Heimat bist, denke auch manchmal an mich. Gedenke des Mädchens in Scheria, der du zuerst dein Leben verdanktest.« Sie schlug die Augen nieder und presste die Tränen zurück. »O, gewähren mir die Götter nur das«, erwiderte sanft der Fremdling, »dass ich glücklich nach Hause komme, so will ich deiner täglich gedenken und deinen Namen wie einer Göttin Namen feiern, denn du hast mir das Leben gerettet, holde Jungfrau.« Das Mädchen ging traurig auf ihr Zimmer. Odysseus trat wieder in den Saal, wo die Schmausenden saßen, und nahm auf seinem Sessel an der Seite des Alkinoos Platz. Jetzt eilten die Diener emsig umher, um auf die Tische das gebratene Fleisch zu legen und aus dem großen Mischkruge die Becher der Gäste ringsum zu füllen. Ein Herold leitete auch den ehrwürdigen Sänger an der Hand nach seinem Stuhle. Odysseus winkte jenem, schnitt dann von dem Fleische, welches man ihm als Ehrenteil vorgelegt hatte, ein fettes Rückenstück ab und sagte, »Gib doch dies dem Demodokos. So arm und elend ich auch jetzt bin, so möchte ich ihm doch gern Liebes erweisen, denn überall muß man den Sängern Achtung und Ehrfurcht beweisen, weil ja die Muse selbst sie belehrt hat und huldreich über ihnen waltet.« Der Herold nahm das Stück Braten und drückte es dem blinden Sänger in die Hände. Demodokos empfing mit Freuden die Gabe und aß davon. Aber die anderen auch streckten hastig die Hände nach dem leckern Mahle. Nachdem der Hunger gestillt war, wandte sich Odysseus wieder an den Sänger und bat ihn, da er doch alle Abenteuer aus dem Trojanerkriege wisse, noch das eine von dem hölzernen Pferde zu singen, mit welchem Odysseus die Trojaner getäuscht habe. Da sang der Alte zum Klange der Phorminx die seltsame Mär, nicht ahnend, daß der Held, dessen List er feierte, an seiner Seite lauschend saß. Und jener fand, daß der Mann alles nach der Wahrheit schilderte, als wäre er selber zugegen gewesen, und der treffliche Gesang erschütterte abermals sein Herz, so daß er nicht ruhig aufsehen konnte wie die andern Gäste, sondern oft seufzte und sich verstohlen die Tränen trocknen mußte. Alkinoos bemerkte es wieder, und mit derselben Schonung wie das erste Mal gebot er dem Sänger Stillschweigen und sprach zu den versammelten Gästen. »Hört, ihr Fürsten der Phäaken, ich dachte, wir ließen jetzt den Sänger und die Phorminx ruhen, denn wahrlich nicht allen singt jener zur Freude. Unser Gast sitzt in Tränen, seitdem der Gesang ertönt, ihm scheint ein schwerer Gram an dem Herzen zu nagen. Lasst also den Sänger einhalten, damit wir alle fröhlich sein können, denn für den Gast ist ja doch alles bereitet, und lieb wie ein Bruder muß uns ein Fremdling sein, der uns mit Vertrauen nahet. Und nun sage du uns, Freund, ohne Ausflucht, was ich von dir zu wissen wünschte. Sprich, wie heißest du und welchen Eltern und welchem Lande gehörst du an? Denn das müssen wir wissen, wenn wir dich geleiten sollen. Und geleiten wollen wir dich gern, wenngleich ein altes Orakel uns droht, der eifersüchtige Poseidon werde einmal eins unserer Schiffe, wenn es von einer Begleitung zurückkomme, in den Meeresgrund versenken. Sage uns auch, wo überall du gewesen bist, und erzähle uns von den Menschen, die du angetroffen hast. Welche hast du noch wild und ohne Sitte gefunden, und wo hast du Völker gesehen, die Fremdlinge gern beherbergten und ehrfurchtsvolle Scheu vor den Göttern hatten? Erzähle uns alles, auch warum du geweint hast, als der Sänger von Troja sang. Hast du vielleicht auch bei jenem Unglückszuge einen Bruder oder Verwandten oder einen lieben Freund verloren? Ach, das ganze Elend war gewiß eine Götterschickung, und Troja hat untergehen, so viele Helden haben fallen müssen, um noch spät den künftigen Geschlechtern die Herzen zu rühren. Ende von Abschnitt 6. Abschnitt 7 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Abend. Odysseus erzählt seine Abenteuer. Erst jetzt also wollte der Wirt den Namen seines Gastes wissen, nachdem er ihn schon lange freundlich beherbergt, gespeist und getränkt hatte. Sonderbar! Bei uns ist die erste Frage an einen Fremden, der in unser Haus eintritt, mit wem man die Ehre habe zu sprechen. Und hier scheinen wir sogar Gleichgültigkeit zu finden bei einem Volke, das doch in anderen Fällen so feinen Sinn zeigt. Allein das wäre wahrlich ein vorschnelles Urteil. Gerade in dieser Unterdrückung der unschuldigsten Neugier liegt ein Schicklichkeitsgefühl und zugleich eine Zartheit religiöser Empfindung, die in uns Neueren fast erloschen ist. In jenen Zeiten war das Land überall nur strichweise angebaut, die einzelnen Völkerschaften hatten fast gar keinen Verkehr miteinander und ihr Zusammentreffen war öfter feindlich als freundlich. Ja, jedes Volk, mit dem nicht besondere Verträge bestanden, galt als ein feindliches, und räuberische Einfälle in sein Gebiet waren nicht unerlaubt. Auch unter sich hing jedes einzelne Volk nur durch lockere Bande zusammen. Die Macht des Königs hatte nicht viel zu bedeuten, nur dass er die Beratung und Ausführung bürgerlicher und religiöser Angelegenheiten leitete und im Kriege Anführer war, auch wohl Recht sprach unter seinem Volke. Die Beschäftigungen der Menschen waren noch alle höchst einfach und an Abteilungen nach Zünften und Gewerken war noch gar nicht zu denken. Nur die drei Stände der Edeln, des Volkes und der Knechte waren voneinander geschieden. Ein höchst eingeschränkter Handel, denn nach ausländischen Waren fühlte man kein Bedürfnis, hatte kaum hie und da Wege von einem Volke zum andern gebahnt. Man kannte nichts weiter von der Erde mit Gewissheit, als was man selbst gesehen hatte, und wer in die Ferne auszog, hatte gewöhnlich alle Gefahren einer Entdeckungsreise zu überwinden und mußte sich durch Wälder und unbetretene Gebirge und menschenleere Gegenden erst selbst die Pfade schaffen. Mit Recht also wurde der kühne Mann, der sich mit seinem Wanderstabe über das einheimische Gebiet hinauswagte, als ein halb Verlorener betrachtet. Mit Recht empfahl man ihn dem Schutzer der Götter, und mit Recht staunte man den Pilger, der alle Mühsal solch einer Reise zur See und zur Lande glücklich überstanden und vieler fernen Völkerstädte und Sitten kennengelernt hatte, als einen Glücklichen an, über dessen Leben ein besonderes gnädiges Geschick gewaltet habe. Ja, gewiß, meinte dann der kindlich vertrauende Sinn der Griechen weiter, gewiß nimmt sich der Vater Zeus selbst von seinem Olymp herab aller Reisenden an, sonst würden ihrer nicht so viele unverletzt zurückkommen. Gewiß sieht er's gern, wenn man seinen Schützlingen unterwegs wohltut, und sicher muß man ihn tief beleidigen, wenn man diejenigen, die er behüten will, nicht aufnimmt und ihnen die Reise erleichtert. Aus diesem frommen Glauben entstand die schöne Sitte der Gastfreundschaft und der allenthalben gültige Grundsatz, ein Reisender müsse aufgenommen werden, er sei, wer er wolle. Ja, es sei das höchste Vergehen, gegen die Götter überhaupt und besonders gegen den Zeus einen Fremdling abzuweisen, der sich hilfeflehend nahe. Daher die heilige Scheu vor der Person eines Reisenden, die selbst so weit ging, dass man lieber unwissend die Wohltat reichte, ehe man vielleicht eine unglückliche Frage tat. Denn der Fremde konnte ja ein Erbfeind des Hauses oder des Volkes sein, das ihn aufnahm. Er konnte vielleicht gar einen Vater oder Bruder dessen, bei dem er nun einkehrte, erschlagen haben. Die Rache würde alsdann seinen Tod geboten haben, und die Pflicht der Gastfreundschaft wäre aufgehoben gewesen. Aber ehe man den Beschützer der Reisenden, den erhabenen Zeus, erzürnte, vermied man lieber ängstlich, den Namen des Gastes zu erfahren, solange man nicht wußte, daß ein solcher Fall gewiß nicht zu befürchten sei. Dem Odysseus merkte man nun wohl hinreichend an, daß er bisher nichts mit einem Phäaken zu schaffen gehabt haben könne, und da sein ganzes Betragen die Neugier seiner Wirte aufs Höchste spannte, so hatte nun endlich Alkinoos, der ja alles, was einem Reisenden frommte, in reichem Maße an Odysseus getan, ein Herz gefasst, ihn nach seinem Namen und seiner Geschichte zu fragen. Alle saßen in stummer Erwartung umher und sahen den Fremdling an. »Ja«, begann Odysseus, »herrlich ist es hier bei euch, und eine Wonne ist es, solchen Sänger zu hören und sein unsterbliches Lied. Schöneres kenne ich nicht, als wenn die Reihen der Gäste rings im Saale schmausend sitzen, der Herold von einem Tische zum andern geht und die Becher füllt, und nun der Sänger das Lied anstimmt von den Großtaten alter und neuer Zeit, dass alle Hörer sich freuen. Denn Spiel und Gesang sind ja die Würze des Mahles. Aber ihr fragt mich jetzt um mein jammervolles Schicksal. Ach, das wird mich noch trauriger machen. Was soll ich denn zuerst, was soll ich zuletzt euch erzählen? Wo anfangen, wo aufhören? Denn die himmlischen Götter haben viel Elend auf mich gehäuft. Mein Name mag das erste sein, damit ihr mich kennet und mich als euren Gastfreund im Andenken behaltet, wie weit uns auch das Schicksal trennen mag. Ich bin Odysseus von Ithaka, der Sohn des Laertes, durch klugen Rat und kluge Tat weithin bekannt. Mein Ruhm geht über die Erde. Die Phäaken starrten vor Verwunderung, und der alte Sänger beklagte den Verlust seiner Augen, daß er den Mann nicht sehen könne, dessen Heldentaten er mit eigenem Entzücken so oft gesungen und der jetzt plötzlich leibhaftig vor ihm saß. Nur durch den liederreichen Mund der Sage war bisher die Geschichte jenes berühmten Krieges nach Scheria gedrungen. Man sprach von Achilleus und Agamemnon, von Odysseus und Hektor. Jeder wünschte sich, diese Männer nur einmal zu sehen, und auf einmal sitzt der berühmteste von allen mitten unter ihnen, hat mit ihnen gegessen und getrunken und ist jetzt bereit, die Wunder zu erzählen, die er getan und die Schicksale, die er erlitten hat. »Ja, ich bin Odysseus«, sagte der Held, »Ithaka ist mein Vaterland, die hochragende sonnige Insel. Noch mehrere kleinere Inseln liegen rings um sie, von denen ihr vielleicht auch gehört habt, Same, Dulichion, Zakynthos. Von dem unglücklichen Kriege lasset mich schweigen. Als er beendet war, wendete ich mich mit meinen Genossen zur Stadt der Kikonen, Ismaros, zerstörte sie, schlug die Männer in die Flucht, und die Weiber und andere Beute teilten wir untereinander. Jetzt riet ich zwar, eilig die Gegend zu verlassen, aber die törichten Gefährten folgten mir nicht. Solange sie noch von den geplünderten Vorräten Wein und Ziegen und Schafe übrig hatten, schwelgten sie täglich an dem Gestade, und daher kam sogleich unser erstes Unglück. Die entflohenen Kikonen riefen ihre Bundesgenossen aus der Mitte des Landes herbei. Sie kamen in Menge den ihrigen zu Hilfe und fielen über uns her, um sich schrecklich zu rächen. Früh am Morgen begann der wütende Kampf bei den Schiffen, und wir trotzten im Anfange der Übermacht der Angreifenden. Als aber die Sonne sank, mussten wir weichen. Von jedem Schiffe wurden mir 6 Mann erschlagen, und kaum entrann ich selbst mit den übrigen. Aber das war nur das Vorspiel der folgenden Übel. Wir segelten, froh der bestandenen Gefahr, weiter nach Westen zu und hielten uns immer dem griechischen Ufer nahe. Da erhob sich ein heftiger Sturm, der die Masten unserer Schiffe zerbrach und die Segeltücher zerriss. Nur mit Mühe konnten wir das Ufer erreichen, an dem wir 2 Tage und 2 Nächte vor Anker lagen, um neue Segel aufzuspannen und die Masten auszubessern. Als wir uns am frühen Morgen des 3. Tages aufmachten und sichere Hoffnung hatten, bald in die Heimat zu gelangen, da brach am Vorgebirge Malea ein neuer entsetzlicher Sturm los und warf uns weit, weit ins offene Meer hinaus. 9 Tage schwimmen wir, ein Spiel des fürchterlichsten Nordwinds, fast bewusstlos auf dem offenen Meere umher, bis uns derselbe Wind am 10. Tage an die Küste der Lotophagen treibt. Das ist ein gutmütiges und hochbeglücktes Völkchen, denn ihnen ist eine Frucht zur täglichen Speise gegeben, Lotos genannt, die süßer schmeckt als Honig. Und wer von der Frucht genießt, der wünscht sich ewig dort zu bleiben und vergisst ganz die Weiterreise. An ihrer Küste stiegen wir aus, um frisches Wasser einzunehmen, aber ihre Frucht hatte die Wirkung nicht verfehlt. Mit Gewalt musste ich meine Gefährten in die Schiffe zurücktreiben, sie in den Schiffsraum ziehen und dort festbinden, und hätte ich nicht eilig vom Lande abgestoßen, so würde kein Mensch mir weiter gefolgt sein. Nun ruderten wir traurigen Herzens wieder der unabsehbaren Flut entgegen und landeten an einer kleinen, dicht bewaldeten Insel, die von keinem Menschen bewohnt war. Ziegen durchstreiften in unzählbaren Haufen die Ebenen, wild und ohne Scheu vor lauernden Jägern. Wir hatten hier eine leichte und glückliche Jagd und versorgten uns reichlich mit Nahrungsmitteln. Aber als wir uns durch Speise und Schlaf erquickt hatten, gelüstete mich's, nach einer anderen Insel hinüberzusteuern, die groß und fruchtbar vor uns lag. Auch hörten wir Menschenstimmen da drüben, und Herden weideten auf den Hügeln umher. Dort nämlich hauset das berühmte Riesenvolk der Kyklopen, ein wildes Geschlecht, ohne Ackerbau, ohne künstliche Wohnungen, ohne gemeinsames Oberhaupt, ohne Volksversammlungen und Gerichte, bei dem jede Familie völlig gesondert für sich besteht. »Wohlan denn«, sagte ich zu meinen Genossen, »bleibet hier mit euren Schiffen, ich werde mit dem meinigen und 12 erlesenen Gefährten dort hinübersteuern und das Land untersuchen. Denn gern möchte ich wissen, welcherlei Menschen es bewohnen, ob sie noch wild und gesetzlos sind oder ob sie Gastfreundschaft üben und die Götter ehren.« So sprach ich und bestieg von neuem das Schiff. Mit mir nahm ich einen großen Schlauch des köstlichen Weins, den mir ein Priester der Kikonen in Ismaros geschenkt hatte, weil wir bei der Zerstörung der Stadt ihn und sein Haus verschonten. Mit großem Bedachte versorgte ich mich mit dem süßen, herzbezwingenden Trank, denn es ahnte mir, ich würde auf unbändige Menschen stoßen, nicht zu bewegen durch Recht noch durch Rede. Als wir angekommen waren, verbarg ich mein Schiff vorsichtig in einer kleinen Bucht und trat mit meinen Gefährten und meinem Weinschlauche an das Land. Nicht fern erblickte ich eine mächtige Felsenhöhle, rings umbaut mit einem Walle von großen Steinen und beschattet von einer Reihe hochstämmiger Fichten und Eichen. Das war die Wohnung des fürchterlichsten unter den Riesen, wo er nachts mit allen seinen Ziegen und Schafen hausete, denn Herden zu weiden war seine einzige Beschäftigung. Er war ein Sohn Poseidons und Polyphemos sein Name. Auf der Stirn hatte er, wie alle Kyklopen, ein einziges, aber entsetzliches Auge, und in seinen Armen lag eine Kraft, Felsen wegzuwälzen und Granitblöcke wie Kiesel durch die Luft zu schleudern. Einsam zog er auf den Bergen umher, und alle anderen Kyklopen mieden ihn, denn er war roh und sann nur auf Verderben und schmählichen Frevel. Ich Unglücklicher, das nicht vorher zu wissen. Ich ging mit 12 der tapfersten Genossen auf die offene Höhle zu, die wir sogleich betraten. Wir fanden ihn nicht darinnen, denn noch war die Sonne nicht untergegangen, und er weidete in der Ferne noch seine Herden. Wunderbar erschien uns der Anblick der Ställe umher, die voll von Lämmerchen und jungen Ziegen waren, jede Gattung besonders eingesperrt. Da standen Körbe und Kübel mit Käse und Milch, auch Molken in großen Gefäßen und Eimer zum Melken. Meine Begleiter hatten große Lust, ein paar Körbe mit Käse aufzuladen, eine Partie Lämmer und Zicklein vor sich hinzutreiben und so auf dem Schiffe schnell wieder zu entfliehen, ehe der grause Höhlenkönig nach Hause käme. Aber das verbot ich, denn ich war allzu begierig, den Mann kennenzulernen und hoffte wohl im Guten ein Gastgeschenk von ihm zu bekommen, wie es unter gastfreien Menschen Sitte ist. Aber wie hatte ich mich geirrt! Wir setzten uns nieder in die Höhle, zündeten ein Feuer an zum Opfer und aßen zum Zeitvertreib ein paar Käse, bis der Kyklop zurückkommen würde. Erst am Abend erschien er mit seiner ganzen Herde vor dem Eingange. Wir traten erschrocken beiseite, und er sah uns nicht sogleich. Auf seiner Schulter trug er eine gewaltige Last gespaltenen Holzes, das er sich mitgebracht hatte, um das Abendessen zu bereiten. Mit lautem Getöse stürzte er die ganze Ladung auf den Boden nieder. Da krachte der Felsen, und wir flohen aus Furcht in den innersten Winkel der Höhle. Dann trieb er die Ziegen und Schafe herein, und nun verrammelte er den Eingang mit einem Felsstück, das 22 vierrädrige Wagen nicht von der Stelle gebracht haben würden. Jetzt waren wir gefangen und in der Gewalt des Ungeheuers. Noch sahen wir ihm unbemerkt ein Weilchen zu, wie er sich gemächlich auf die Erde setzte und ein Tier nach dem anderen heranzog, um es zu melken, wie er dann die Milch in dicht geflochtene Körbe goss und dieselben ringsherum stellte und wie er zuletzt die Glut in der Asche aufschürte, um sich ein neues Feuer anzuzünden. Jetzt schlug die helle Flamme auf, und nun erkannte er uns, die wir noch immer zusammengedrängt in dem Winkel standen. Einen Augenblick starrte er uns an, dann donnerte er uns mit fürchterlicher Stimme entgegen. »Heda, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Habt ihr ein Gewerbe oder schweift ihr nur herum, etwa wie Räuber, die den Leuten auf dem Meere aufpassen und ihres Lebens nicht schonen, hä?« Die Knie zitterten uns vor dem Gebrüll des Ungetüms, aber dennoch faßte ich mich geschwind und antwortete dreist, »Griechen sind wir, die von Troja kommen und auf der Fahrt nach Hause von bösen Stürmen hier an diese entlegene Insel verschlagen worden sind. Wenn du von dem berühmten Agamemnon gehört hast, der im Bunde mit den übrigen Fürsten der Achäer Trojas feste Mauern zerstört hat, zu dessen Völkern haben wir gehört. Nun aber, da das Unglück uns verfolgt, flehen wir dich an, uns zu beherbergen und uns ein Gastgeschenk zu geben, wie es hilfebittenden Fremdlingen gebührt und wie die Götter es gern sehen. Ehre du also, trefflicher Mann, die Götter, da wir in Demut nahen, denn Zeus ist der Rächer jeglichen Frevels, der an einem reisenden Manne verübt wird.« »Hoho, du törichter Fremdling, du«, schrie der Kyklop uns entgegen, »du scheinst sehr weit herzukommen, da du die Kyklopen so schlecht kennst. Hier ehrt kein Mensch die Götter, und von deinem Zeus wissen wir nichts, denn wir selbst sind ja viel besser. Und wenn ich's selber nicht will, aus Furcht vor dem Gastvater Zeus verschone ich euch wahrhaftig nicht. Doch sage mir, wo bist du mit deinem Schiffe gelandet? Ich möchte es gerne wissen.« Ich merkte die Tücke. »Frag nur«, dachte ich, »du sollst mich doch nicht überlisten.« »Mein Schiff«, sagte ich laut, »ach, wenn wir das noch hätten, so wären wir nicht hierher gekommen. Das hat uns der Sturm zerschellt, und hätten wir nicht schwimmen können, so wären wir alle miteinander ertrunken.« »So«, brummte der Kyklop. Und Götter, wer hätte das gedacht? Statt aller Antwort streckte er beide Arme nach uns aus, packte zwei meiner Gefährten bei den Beinen und schmetterte sie wie junge Hunde mit eiserner Faust gegen den Boden, das Blut und Gehirn weit umherspritzte. Und sogleich zerriss er sie weiter, Glied für Glied, und fraß sie auf mit Haut und Haar, mit Eingeweiden und Knochen. Wir jammerten laut, als wir die entsetzliche Gräueltat sahen, und flehten zu Zeus, dem Beschützer der Reisenden. Aber den Kyklopen rührte unser Angstgeschrei nicht. nachdem er sich den gewaltigen Wanst mit Menschenfleisch gefüllt hatte, schlürfte er noch einmal einen Kübel voll Milch zu der abscheulichen Mahlzeit und streckte sich dann zum Schlafen der Länge nach in der Höhle nieder. »Was tust du?« sprach ich jetzt zu mir selbst, als ich das Ungeheuer auf dem Boden schnarchen hörte. »Bohrst du ihm das Schwert ins Herz, ehe er aufwacht, und rächst auf der Stelle die blutige Schreckenstat? Aber nein, wenn ich ihn tötete, wer öffnete uns dann die schwer verrammelte Tür? Keiner als der Riese selbst ist ja vermögend, den mächtigen Stein von der Stelle zu schieben. Der Anschlag wäre also nicht klug ersonnen gewesen. Wir hätten uns selbst den jämmerlichsten Hungertod in unentrinnbarem Gefängnisse bereitet. Wir mussten etwas Besseres ersinnen und erwarteten unter Furcht und Zweifeln den Anbruch des Tages. Mit der Morgenröte erwachte auch der Kyklop und ging an die gewöhnlichen Verrichtungen. Er legte frisches Holz ans Feuer, melkte seine Herde Stück für Stück und legte die Säuglinge an die Euter der Alten. Dann trat er ohne Umstände, als müsste es so sein, an uns heran, packte wieder zwei von meinen lieben Gefährten und tötete und verzehrte sie wie am gestrigen Tage. Hierauf stieß er den Stein von der Tür zurück, trieb die Herde hinaus und schob den ungeheuren Fels wieder vor, wie man etwa einen Deckel auf den Köcher setzt. Da waren wir also wieder eingesperrt, einen langen Tag über. Jetzt ersann ich einen Plan, uns zu befreien und zugleich die erschlagenen Gefährten zu rächen. Sein großes Auge wollte ich ihm ausbohren, und zwar nicht mit dem Schwerte, sondern mit einem glühenden Pfahle. Dazu erblickte ich in der Höhle ein herrliches Werkzeug, des Riesen eigene Keule aus grünem Olivenholz, so lang und dick wie ein Mastbaum. Die legte ich mir zurecht und hieb ein Ende von der Spitze ab, etwa ein paar Ellen lang. Meine Gefährten mussten mir es glätten, dann spitzte ich selbst den Pfahl oben zu und härtete die Spitze in der lodernden Flamme des Feuers. Jetzt war meine Waffe fertig, und sorgfältig verbarg ich sie unter dem Miste, womit der Fußboden dicht belegt war. Darauf losten meine Gefährten, wer den Pfahl ins Auge des schlafenden Riesen stoßen solle, und so erwarteten wir unruhig den Abend und des Kyklopen Rückkehr. Endlich kam er mit seinen gemästeten Herden und trieb sie wieder zu uns herein. Diesmal ließ er keine Tiere in dem Vorhofe zurück, sondern brachte die ganze Herde in die Höhle, mochte dies aus Argwohn geschehen oder weil ein Gott es so fügte. Dann setzte er den Felsblock vor, melkte seine Schafe und Ziegen, fraß wieder zwei von meinen armen Gefährten auf und legte frisches Holz an, das Feuer zu unterhalten. Jetzt holte ich den versteckten Weinschlauch hervor und ging mit einer hölzernen Kanne Weins dreist auf ihn zu. »Sieh da, Kyklop«, sprach ich, »hier habe ich zu trinken. Versuch einmal. Auf Menschenfleisch schmeckt der Wein gut. Nimm, damit du doch siehst, was für einen köstlichen Trunk wir auf unserem gestrandeten Schiffe gehabt haben. Ich hatte den Wein für dich zum Opfer mitgebracht, wenn du mir die Bitte gewährt hättest, gastfreundlich meine Heimfahrt zu fördern. Aber wahrlich, du machst es zu arg. Böser Mann, wer wird dich künftig wieder besuchen, wenn du so mit deinen Gästen verfährst?« Er nahm den Krug und trank. Hei, das behagte gewaltig. Wie mit einem Schlage erheiterten sich seine Mienen, und als er den tiefen Krug geleert hatte, sprach er schmunzelnd, »Schenk doch noch einmal ein aus deinem Schlauche da, und sage mir auch, wie du heißest, damit ich dich mit einem Gastgeschenk erfreuen kann. Der Tausend, was ist das für ein herrliches Getränk? Hier wächst auch Wein, große Trauben, süß von Geschmack, aber wahrhaftig, gegen diesen ist er nur Wasser. So recht, mehr her!« Ich schenkte ihm dreimal voll, und er schlürfte in vollen Zügen, der Tropf. Bald sah ich mit innigem Vergnügen, wie der starke Wein seine Sinne umnebelte. Da fiel mir eine treffliche List ein. »Höre«, sprach ich, »meinen Namen begehrst du? Nun, so wisse denn, niemand heiß ich, niemand nennen mich Vater und Mutter und alle andern Leute. Jetzt reiche mir aber auch das Gastgeschenk, das du versprochen hast.« »Wohl«, sprach der Grausame, »so soll niemand der Letzte sein, den ich von euch allen verzehre. Nehmt das als Gastgeschenk von mir an.« Mit diesen Worten taumelte er rücklings nieder und war bald vom Schlaf überwältigt. Unruhig warf er sich umher, und nur zuweilen trieb der Rausch ihn vom Lager auf, bis er endlich durch ein viehisches Schnarchen seine gänzliche Erschöpfung kundgab. Jetzt war die Stunde gekommen. Ich zog hurtig den Pfahl hervor, steckte den Stachel ins Feuer und drehte ihn so lange um, bis er glühend und knisternd Funken sprühte. Nun ermahnte ich meine Gefährten, mir herzhaft beizustehen und nicht furchtsam zurückzuspringen. Ein Gott hauchte uns Mut in die Seele. Wir faßten alle an, und in einem Nu bohrten wir den sengenden Pfahl ins Auge des Schlafenden. Wie wenn der Schmied ein glühendes Eisen plötzlich in kaltes Wasser stößt, um es abzukühlen, so zischte das große Auge des Kyklopen, als der Kienbrand hineinfuhr. Wir aber drückten immer tiefer und drehten, wie man einen Bohrer ins Holz dreht, daß rings das siedend heiße Blut hervorquoll und über Stirn und Wangen herabfloß. Die Wurzeln des Auges prasselten, und die großen Augenbrauen wurden von der Hitze schnell versengt. Der Riese stürzte mit entsetzlichem Geschrei empor, und sogleich flogen wir nach allen Seiten auseinander in die Winkel der Höhle. Er riss, betäubt vom höllischen Schmerze, den blutigen Brand aus dem Auge, schleuderte ihn wütend gegen die Felsenwand und tobte wie ein Wahnsinniger. Von seinem rasenden Gebrüll erwachten die anderen Kyklopen in der Nachbarschaft. Sie kamen herbeigelaufen und standen draußen rings um die Höhle. »Was geschieht dir für Leid, Polyphem?« riefen sie herein, »dass du so entsetzlich durch die Höhle brüllst. Du hast uns alle vom Schlummer erweckt. Hat dir jemand dein Vieh gestohlen oder überfällt dich gar ein Mörder mit Arglist oder gewaltsam?« »Wehe«, schrie der Kyklop, »niemand tötet mich! Niemand tut es mit Arglist!« »Nun, wenn dir keiner Gewalt antut«, antworteten die anderen Kyklopen, »so sind wir hier unnütz. Gegen innere Schmerzen und Krankheiten haben wir kein Mittel. Darum musst du den Meerbeherrscher Poseidon, deinen Vater, anflehen.« So sprachen sie und entfernten sich eilig. Wie lachte mir das Herz vor Freude, daß mein schlau ersonnener Name sie getäuscht hatte. Aber noch hatte ich die größte Gefahr nicht überstanden. In den Winkeln der Höhle entwischten wir dem blinden Tapper wohl, so viel er auch um sich griff. Aber nun setzte er sich vor den Eingang der Höhle, schob den Stein nur zur Hälfte zurück und streckte die Hände aus, um uns zu fangen, wenn wir etwa mit den Schafen und Böcken hinausschleichen wollten. Fußnote: Auch eine tatarische Sage kennt einen Riesen Depegötz, Scheitelauge, dem die Oguzier täglich 2 Menschen und 500 Schafe zur Nahrung liefern müssen. Bissat, der Held, brennt ihm mit einem geglühten Messer das Auge aus. Darauf setzt sich der blinde Riese gleichfalls an die Tür und fühlt jeden herausgehenden Bock an. Nach einer estnischen Sage kommt der Teufel um seine Augen, indem ein Mann, welcher sich Issi, selber, nennt, ihm die alten blendet, unter dem Versprechen, neue zu gießen. Der Teufel lief in seinem Schmerze aufs Feld, wo die pflügenden Leute ihn frugen, »Wer tat dir das an?« »Issi Leggi, selber tat's«, antwortete der Teufel. Da lachten die Leute und sprachen, »Selber getan, selber habe.« Das Zählen der Schafe aber erinnert an das deutsche Märchen, Grimm Nummer 191, von einem Riesen, dem ein Räuber mit seinen Gesellen in die Hände gefallen war. Die List mit dem Namen an den Schiffer selber getan in der Sage, welche sich in Haupts Zeitschrift Band 4, Seite 393 und, von daher entlehnt, in Marsius deutschem Lesebuch Teil 1, Seite 32 findet. Ende Fußnote. Denn er hielt uns für so einfältig. Aber das waren wir nicht. Auch für diesen Fall hatte ich eine List bereitet. Unter den Böcken waren gewaltige Tiere, groß und stark und mit dickbuschiger Wolle bewachsen. Davon stellte ich in der Stille je 3 und 3 zusammen und verband sie mit starken Weidenruten. Der mittlere aber trug immer einen von meinen Gefährten, der sich an dem Vließe des Bauches festhielt, während die beiden andern wieder zur Seite ihn schützten. Einen vorzüglich großen aber, den grauswollenen König aller Widder, behielt ich für mich zurück. So gerüstet erwarteten wir den Morgen. Die kleine, dick geschwänzte Schar rückte endlich aus und drängte sich vor dem lauernden Herrn vorbei, der alle Rücken sorgfältig betastete, ob etwa einer von uns mit hinausreiten würde. Dass wir unten hängen könnten, fiel ihm gar nicht ein. Endlich kam das erste Dreigespann heran und trug seinen Mann glücklich hindurch, das zweite ebenfalls und so alle folgenden. Ich allein war nur noch übrig mit meinem alten Bocke. Ich kroch unter seinen Bauch, klammerte mich mit Händen und Füßen in seinem dickwolligen Felle fest und drückte meinen Leib so dicht an den seinigen, als ich nur konnte. So keuchte getreulich das Tier mit seiner ungewohnten Last langsam dem Eingange zu, während ich mich mit unsäglicher Mühe an der gekräuselten Wolle festhielt. Der Kyklop erkannte ihn beim Streicheln sogleich, hielt ihn an und sagte traurig zu ihm, »Liebes Böckchen, mein Tierchen, wie kommst du denn heute so spät aus der Höhle? Sonst bist du ja immer der Erste und trabst lustig voran, wenn's hinaus oder herein oder zur Tränke geht. Und heute der Letzte von allen. Bist du vielleicht auch traurig und jammert dich das Auge deines Herrn, dass mir der Bösewicht, der niemand, geblendet hat? Nun warte nur, der soll, meine ich, seinem Verderben nicht entgehen. Könntest du nur reden, mein Böckchen, wie ich, du sagtest mir sogleich, wo der Schurke sich vor meiner Gewalt versteckt hält. Da würdest du sehen, wie sein Blut und Hirn hierhin und dorthin in der Höhle herumspritzen sollte. Das würde meinem Herzen süße Rache sein.« So sprach der Kyklop und entließ den Widder. Nur noch eine kleine Strecke ließ ich mich von ihm tragen, dann ließ ich zuerst los, raffte mich auf und erlöste nun auch meine Freunde, deren leider nur noch sieben waren. Die Schafe aber, unsere Retter, trieben wir still vor uns her und nahmen sie zum Danke mit. Der Kyklop schloss vorsichtig seine Tür wieder zu und lockte dann pfeifend seine Herde. Wir lachten heimlich im Herzen, schlichen uns hurtig mit den geraubten Tieren zu unserem Schiffe und stießen vom Lande ab. Nun ward aus Leibeskräften gerudert, und als das Schiff so weit vom Ufer entfernt war, wie die Stimme eines Mannes schallt, da fiel es mir noch ein, dem Ungeheuer höhnend ein Lebewohl hinüberzurufen. »Heda, Kyklop! Merkst du nun, dass du keinen verächtlichen Erdensohn beherbergt hast? Ha, wahrlich, du hast meine Freunde nicht umsonst gefressen. Endlich hat dich doch deines unmenschlichen Frevels Lohn getroffen. Jetzt fühlst du die Strafe des Zeus und der andern Götter.« Wie kochte sein Zorn! So waren sie ihm dennoch entronnen, die Spötter, denen er noch in seiner Höhle die schrecklichste Rache zugedacht hatte. Wütend brach er einen Felszacken ab und schleuderte ihn mit gewaltiger Kraft dahin, woher die Stimme erschollen war. Er hatte gut gezielt. Dicht hinter unserem Schiffe fiel der Block nieder, daß das Meer hoch aufschäumte, und wir alle schwankten im Strudel der Wogen. Fast trieb uns die empörte Flut wieder ans Ufer zurück, aber ich ermunterte die Gefährten, mit aller Anstrengung wieder abzustoßen vom Lande, und so ruderten sie mit Macht ins hohe Meer hinein. Noch immer sah ich von Weitem den Riesen dastehen und sich die blutige Stirn befühlen. Da gelüstete mich noch einmal, ihn anzureden, ob auch die Genossen mir zuwinkten und leise bittend mich abmahnten, weil sie neue Gefahr von seinen Steinwürfen fürchteten. Ich aber faßte mir ein Herz und rief zum zweiten Male, »Höre doch noch eines, Kyklop! Wenn dich die Leute fragen, wer dir das Auge so schändlich geblendet hat, so kannst du nur sagen, das hat Odysseus getan, des Laertes Sohn aus Ithaka, der Zerstörer von Troja.« »Ha, verwünschter Gast!« sprudelte im höchsten Grimme der rasende Kyklop. »So ist es also doch erfüllt, was einst der Wahrsager mir hier prophezeite. Der hat mir deinen Namen genannt, und immer fürchtete ich, dass einst ein großer und stattlicher Kernmann mit übermenschlicher Stärke ausgerüstet mich hier heimsuchen würde. und nun muß es so ein elender Wicht, so ein kleiner, erbärmlicher Gesell sein, der mich mit Wein überlistet und mir im Rausch das Auge blendet. Aber höre doch, Odysseus, rief er gleich darauf, komm doch noch einmal heran und lass uns Frieden machen. Ich will dich als Gast herrlich bewirten und dir vom Poseidon ein sicheres Geleit erflehen. Er ist mein Vater und er heilt mir gewiß auch mein Auge wieder. Da soll dir alles vergeben sein. Ha, ha, ha, schrie ich hinüber. Könnte ich dich nur so sicher zu den Toten schicken, als weder Poseidon noch sonst ein Gott dein Auge heilen wird. Und nun hörte ich ihn laut zu seinem Vater flehen, daß er alles Ungemach über mein Haupt senden und mich in Stürmen und grausen Wasserfluten meinen Tod finden lassen möchte. Und wäre mir das nicht vom Schicksale bestimmt, so sollte er mich wenigstens erst spät und nach langem Irrsal traurig ohne Freund und Gefährten nach Hause kommen und dort mich Jammer und Unglück treffen lassen. Ach, der Gott hat ihn nur zu sehr erhört. Indessen ruderten wir fort, aber noch nicht ohne Gefahr. Denn plötzlich kam wieder ein Steinblock uns nachgeflogen und stürzte wie der erste hart hinter unserem Schiffe ins Meer. Noch einmal wurden wir in dem schwankenden Fahrzeuge ans Ufer getrieben und mussten uns von neuem losarbeiten. Endlich erreichten wir glücklich die kleine Ziegeninsel, auf der wir unsere Gefährten zurückgelassen hatten, und verteilten die mitgebrachte Beute unter die ganze Schar. Die armen Zurückgebliebenen hatten uns schon für verloren gehalten und Tag und Nacht traurig harrend am Ufer gesessen. Mir erkannten sie den großen Bock zu, der mich aus der Höhle getragen hatte, und sogleich opferte ich ihn dem Zeus, und wir aßen und tranken den ganzen Tag in herzlicher Fröhlichkeit zusammen, nachdem wir so großen Ängsten entronnen waren. Als nun die Sonne ins Meer sank, legten wir uns dicht am Strande nieder zum Schlafen. Ende von Abschnitt 7. Abschnitt 8 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Abend. Odysseus weitere Abenteuer. Ihr seht, in jenen uralten griechischen Märchen erscheinen die Riesen schon ebenso wie in unseren deutschen. In der Tat hat der kindliche Sinn der Völker sich zu allen Zeiten an die Vorstellung von Gestalten übermenschlicher Größe und Stärke geweidet, weil eben der einfache Naturmensch kaum etwas Begehrenswerteres kannte als die Gaben körperlicher Kraft. Durch sie schien er alles erreichen zu können, und daher denn nun der Wunsch, Riesenstärke zu besitzen, daher die Sage von gigantischen Geschlechtern, deren Wohnstätten gewöhnlich in eine weite, unbekannte Ferne verlegt wurden. Selbst in späterer Zeit konnten Reisende, die aus entlegenen Gegenden kamen, der Begierde nicht widerstehen, ihre Abenteuer in der Erzählung zu vergrößern und sich der wirklichen Bekanntschaft mit Riesen zu rühmen, um desto mehr Bewunderung zu erregen. Noch im 16. Jahrhundert, als die Spanier meinten, in den Patagoniern, Fußnote, Magellan, der Ritter Pigafetta, Wallis und alle nach ihnen kommenden Seefahrer haben von Menschen erzählt, die so schnell laufen als das beste Pferd im gestreckten Galopp, die einen halben Eimer Wasser in einem Zuge austrinken und die von solcher Größe sind, dass der Kopf des größten Europäers kaum ihren Gürtel berührt. Aber vor einer genaueren Prüfung hat keine dieser Fabeln bestehen können. Ende Fußnote. Männer von etwas höherer Statur als der europäischen kennengelernt zu haben, fabelten dieselben alsbald von einem nun wirklich entdeckten Riesenvolke. So gewaltig nun auch überall diese Riesen erscheinen, so sehr sie in Wuchs und Stärke das menschliche Maß überragen, so tief stehen sie an Geist und Gesinnung. Ihre Rohheit und Beschränktheit vermag nichts gegen den höheren Verstand selbst schwächerer Menschen, und trotz ihrer plumpen Kraft unterliegen sie überall den Helden. Wie wir den David siegen sehen über den Goliath, wie in den griechischen Sagen Herakles den Kakos und den Antaios überwindet und wie eben hier Odysseus des Polyphemos Meister wird, so fehlt es auch in unseren deutschen Sagen und Märchen nicht an ähnlichen Erscheinungen, die das Übergewicht geistiger Bildung auf die deutlichste Weise zeigen. Doch heil dem Odysseus, dass er dem ungeheuren Polyphemos entronnen ist. Was wird er nun beginnen? Er mag's nur wieder selbst erzählen, denn ihr wisset doch noch, dass er bei dem König Alkinoos sitzt und den Phäaken seine Abenteuer zum Besten gibt? Ja, fuhr er in seiner Erzählung fort, mein alter Bock schmeckte mir vortrefflich. Als wir uns nun von dem Schrecken erholt und durch den Schlaf gestärkt hatten, banden wir unsere Schiffe wieder vom Ufer los und stachen in See. Wir fuhren und fuhren, bis wir an einer Insel von sonderbarer Gestalt landeten. Sie schwamm auf dem Meere umher und war ringsum von einer ehernen Mauer eingeschlossen. Das war die berühmte Insel, auf der Aeolos wohnt, der König der Winde, dem die Götter jeglichen Wind in Verwahrung gegeben haben, dass er sie wehen und ruhen lassen kann, wie er will. Hier ward ich einmal wieder freundlich aufgenommen und einen ganzen Monat lang köstlich bewirtet. In dem Palaste wohnten mit dem Könige seine 6 Söhne mit ihren 6 Schwestern. So in Gesellschaft der lieben Eltern freuten sich die Kinder täglich des lieblichen Mahls und lebten in traulicher Eintracht. Ich musste ihnen ausführlich von Troja erzählen und alles, was mir nachher auf meiner unglücklichen Fahrt begegnet war, und als ich endlich um sicheres Geleit bat, da gab mir Aeolos ein Geschenk, das mich ohne die Torheit meiner Genossen höchst glücklich gemacht haben würde. Aber das ist nun einmal das Schicksal der Menschen, sich durch eigenen Unverstand ins Verderben zu stürzen. In einem Schlauche von der Haut eines 9-jährigen Stieres, den er selbst fest zuband mit silbernem Seile, hatte er sämtliche Winde eingeschlossen. Diesen gab er mir auf die Reise mit, damit ich mich seiner bediene, wenn etwa der rachsüchtige Poseidon mich wieder auf Irrwege führe. Ich legte den Schlauch auf den Boden des Schiffs, ohne den Genossen etwas von seinem Inhalte zu sagen, und so fuhren wir mit einem sanften Westwinde von Aeolos Insel weg und legten fast die ganze Länge des mittelländischen Meeres ohne Unfall zurück. 9 Tage und Nächte waren wir gefahren, als plötzlich in der 10. Nacht die Ufer der heimischen Insel aus ferner Dämmerung auftauchten. Ja, sie war es wirklich, die alte Ithaka. Schon sah ich die nächtlichen Wachtfeuer glänzen, das Ende meiner Irrsale war gekommen. Müde von der Hitze des Tages und der langen Anstrengung, legte ich mich im Schiffsraume nieder und überließ mich sorglos dem Schlummer und den süßen Heimatsträumen. Wusste ich doch, dass ich am Ufer des teuren Vaterlandes erwachen würde. Aber das Schicksal hatte es anders mit mir beschlossen. Während ich schlief, besprachen sich die Gefährten über unser nahes Glück, dachten zurück an alles, was sie mit mir erduldet hatten, und wie arm sie trotz aller dieser Mühen in ihr Vaterland zurückkehrten. Mich hingegen betrachteten sie mit neidischen Blicken. Meine reiche Kriegsbeute und die Menge meiner Gastgeschenke ärgerte sie. Überall, sagten sie, wo der hinkommt, wird er geehrt und beschenkt. Wir aber müssen immer leer ausgehen und kommen als Bettler in die Heimat zurück. Was er nur da in dem Schlauche verborgen haben mag, gewiss hat ihm Aeolos darin ein köstliches Geschenk von Gold und Silber verwahrt. So verlockte Neugier und Neid die Unglücklichen, und sie beschlossen, den Schlauch zu untersuchen, den der König mit großem Bedachte so fest zugebunden hatte. Und kaum hatten sie das Band gelöst, da brachen alle Winde sausend hervor und rissen uns mit fürchterlicher Gewalt plötzlich zurück ins weite Meer, und immer weiter zurück, dass wir Tag und Nacht wie im Fluge wieder dahin getrieben wurden, woher wir gekommen waren. Weh uns Armen! Schon hatten wir gehofft, in wenigen Stunden auf Ithaka zu landen, und siehe, nun waren wir wieder an der Insel des Aeolos. Ganz ermattet stiegen wir aus, und nachdem wir uns durch Speise und Trank ein wenig erquickt hatten, machte ich mich mit meinem einzigen Freunde und dem Herolde auf dem Weg nach Aeolos Behausung. Hier fand ich die ganze Familie wieder in traulichem Kreise bei der Mahlzeit. Alle staunten bei meinem Eintritte in den Saal. Sie fragten, woher ich komme und was mir begegnet sei, denn sie hatten mich längst zu Hause geglaubt. Ich erzählte ihnen die tolle Verblendung meiner Gefährten und bat um neue Hilfe zu meiner zweiten Reise. Aber der König fuhr entsetzt auf und rief mir mit zornbebender Stimme zu: »Unglückssohn, flieh! Fliehe aus meinem Hause! Ich beherberge keinen Mann, der den Zorn der Götter verfolgt, und entsende keinen, den ihre Rache trifft!« Mit diesem Fluche jagte er mich aus seinem Palaste. Ich eilte hinaus und kam bekümmert bei meinen Genossen an. Abermals mussten wir das wilde Spiel der Wellen wagen, und meinen Gefährten schwand der Mut. 6 Tage ruderten wir rastlos fort, endlich am 7. erblickten wir die Küste der Lästrygonen. Wir lenkten die Schiffe in einen sicheren und ruhigen Hafen hinein, ich band sie mit Stricken fest am Gestade und erstieg dann eine Anhöhe, ob ich vielleicht Spuren von Menschen erspähen könne. Aber nichts verriet mir den Fleiß menschlicher Hände. Nirgends zeigten sich bebaute Felder, nur in weiter Ferne sah ich Rauch aufsteigen. Ich sandte 2 meiner Freunde mit einem Herolde aus, um das Land zu erforschen. Diese machten sich auf und gelangten in ein Gehölz, wo sie bald eine Wagenspur fanden, die sie verfolgten. So kamen sie an die Wohnungen der Eingeborenen. Vor der Stadt begegnete ihnen ein lästrygonisches Mädchen, welches Wasser vom Brunnen geholt hatte. Es war die Tochter des Lästrygonenkönigs Antiphates. Diese fragten sie nach dem Volke und dessen Beherrscher. Das Mädchen bezeichnete ihnen sogleich die Wohnung ihres Vaters, und sie gingen arglos hinein. Aber wie erschraken sie, als sie nur die Mutter erblickten! Ein baumhohes, fürchterliches Weib, das sogleich mit krähender Stimme den Gemahl herbeirief. Er kam, ein ungeschlachter Barbar von Riesengröße, und ohne ein Wort zu sprechen, packte er wie der Kyklop einen der Gesandten, um ihn zur Nachtkost zu verspeisen. Entsetzen ergreift die beiden anderen, sie fliehen von Todesangst gejagt und eilen zu den Schiffen zurück. Wir sehen sie kommen, schon ahnen wir Schreckliches, aber eine noch grausenvollere Gewissheit folgt der Ahnung. Eine ganze Schar von Riesen, durch des Königs Gebrüll zusammengerufen, stürzte hinter ihnen her, und während wir noch die Schiffe loszubinden bemüht sind, fliegen schon ungeheure Steine auf uns los und zerschmettern Menschen und Schiffe. Ich allein hatte das meinige hinter einem Felsenhange befestigt, wohin die Steine nicht dringen konnten. Schnell hieb ich mit dem Schwerte das Seil durch, rief alle Gefährten, welche noch nicht erschlagen waren, in mein Schiff, und nun arbeiteten wir uns hastig vom Lande los ins weite Meer hinein. Mit Schaudern sahen wir die Lästrygonen, unsere armen Zurückgebliebenen, aufspießen und zur unmenschlichen Mahlzeit nach Hause tragen. Die anderen Schiffe versanken alle in den Abgrund. Nun trieb die Strömung das einzige gerettete Schiff an die Insel Aea. Hier herrschte die Göttin Kirke, eine Tochter des Helios und der Perse. Doch das wussten wir damals noch nicht, denn zunächst zeigte uns die Insel nur wild bewaldete Höhen. Das unablässige Rudern hatte uns ganz entkräftet, und die Betrübnis über die Folgen unserer Torheit und über das klägliche Schicksal unserer Genossen nahm uns vollends allen Mut. Aber wir fanden doch einen sichern Hafen und somit einen Platz zum Ausruhen. 2 Tage und 2 Nächte lagen wir in dumpfer Betäubung am Ufer, bis der gewaltige Hunger uns mahnte, nach Lebensmitteln umherzuspähen. Ich ergriff Lanze und Schwert und ging in die nahe Waldung. Und ein Gott erbarmte sich meiner und sandte mir einen Hirsch mit hohem Geweih entgegen, der, ohne mich gewahr zu werden, zum Bache hinabstürzte, um seinen Durst zu löschen. Wie ein Blitz drang ihm mein Wurfspieß in die Seite, daß er jenseits wieder hervordrang, und mit einem Schrei sank das Tier zu Boden. Ich trat hinzu, und indem ich den Fuß gegen den Leib des Hirsches stemmte, zog ich den Speer wieder heraus. Mit schmeidigen Weidenruten band ich die Füße des Tieres zusammen, warf mir's mit Macht über den Nacken und trug es, unter der ungewohnten Last wankend und die Hand auf die Lanze gestützt, nach dem Schiffe. »Seht da, ihr Freunde«, rief ich, indem ich das Wild niederwarf, »noch sorgt ein Gott für unser Leben. Fasset Mut! Eher können wir ja doch nicht in das Reich des Todes versinken, als bis der vom Schicksal bestimmte Tag gekommen ist. Wohlan denn, solange im Schiff noch Speise und Trank ist, lasset uns fröhlich sein und der Pflege des Leibes nicht vergessen. Und siehe, neues Leben goss der Anblick des stattlichen Tieres in die Adern meiner entkräfteten Genossen. Sie sprangen auf, wuschen sich die Hände und machten sich daran, den Hirsch abzuhäuten und auszuweiden. Aus dem Fleische ward ein köstlicher Abendschmaus bereitet, wir aßen und tranken, der alte Mut kehrte wieder. Darauf erquickte uns ein süßer Schlaf am Gestade, und als die Morgenröte uns weckte, beschlossen wir auf Kundschaft auszugehen, ob vielleicht gastfreundliche Menschen die Insel bewohnten. Ringsum war nichts zu sehen als öde Steppen und düster schwarze Waldung. Aber mitten aus dem Dickicht wölkte ein starker Rauch sich empor. »Dahin müssen wir gehen«, rief ich, »doch wer geht voran?« Die Gefährten traten alle scheu zurück. Sie dachten noch mit Schrecken an den Kyklopen und an die Lästrygonen und fürchteten hier ein ähnliches Schicksal. »Wohlan«, sprach ich, »teilt euch in zwei Haufen. Den einen will ich anführen, den andern übergebe ich dem Eurylochos. Nun wollen wir losen. Diejenige Hälfte, deren Anführer das Los bestimmt, soll die gewagte Wanderung unternehmen.« Sie teilten sich unmutsvoll. Auf jeder Seite standen 22. Eurylochos und ich warfen zwei Lose in einen Helm. Der Helm ward geschüttelt, und siehe, des Eurylochos Los sprang zuerst heraus. Er machte sich darauf mit den Seinigen zögernd auf den Weg. Die armen Menschen weinten bitterlich, als sie von uns andern am Ufer Abschied nahmen. Ich suchte sie wohl zu trösten, allein ich bedurfte selbst des Trostes, und mir ahnete nichts Gutes. Der Rauch, den wir gesehen hatten, war aus der Behausung der Kirke aufgestiegen, einer heillosen Zauberin, gewandt in allerlei bösen Künsten, womit sie den Menschen schaden konnte. Sie besaß das Geheimnis, Kräuter zu kochen, deren Genuss den Menschen sogleich in eine ihr beliebige Tiergestalt verwandelte, und schon erfüllte den Wildgarten, der ihre Wohnung umgab, eine ganze Schar von ausländischen Tieren, lauter Unglückliche, die ein Sturm oder Schiffbruch an die Küste verschlagen hatte und denen statt freundlicher Aufnahme ein trauriges Los zuteil geworden war. Aber der verständige Menschensinn war ihnen nicht genommen worden, daher schlichen alle die Löwen und Wölfe ganz friedlich umher, und nur dem Anblick schrecklich trugen sie innen in der fühlenden Seele schweren Kummer. Das wußten meine Gefährten nicht und staunten daher die sanftmütigen Tiere an, die gleich freundlich wedelnden Hunden auf sie zukamen, als wollten sie dieselben bitten, sich von diesem gefährlichen Orte zu entfernen. Ach, daß sie doch die stumme Bitte verstanden hätten! Aber so gingen sie unwissend ihrem Verderben entgegen. Sie kamen an den Palast, in welchem die Göttin wohnte. Eben saß sie daheim und webte sich ein köstliches Gewand und sang mit heller, melodischer Stimme ein fröhliches Lied zur Arbeit. »Horch, den herrlichen Gesang«, sprach einer der Freunde, »lasst uns hineingehen.« Und sie ließen laut rufend ihre Stimme erschallen, damit jemand herauskäme. Die Göttin, welche drinnen den Ruf der Männer vernahm, stand von ihrer Arbeit auf und öffnete die Pforte. »Tretet herein, ihr Fremdlinge«, fügte sie schmeichelnd, »dass ich euch bewirte.« Die Freunde gehorchten und gingen in das Haus. Nur der besonnene Eurylochos blieb draußen und entzog sich dem Blicke der Zauberin, als ahnte er das Unheil. Als sie in den Saal eingetreten waren, mussten sie sich ringsum auf schön gepolsterte Stühle sitzen. Darauf reichte Kirke ihnen zu essen und mischte süßen Wein, aber in den Wein tat sie heimlich jene verderblichen Kräuter. Und als die Armen von dem Gemisch getrunken hatten, siehe, da berührte die Zauberin sie alle mit ihrem Stabe, und im Augenblick waren sie in grunzende, borstige Schweine verwandelt. Eilig trieb Kirke diese nun hinaus und sperrte sie in den Kofen, schüttelte ihnen Eicheln, Buchnüsse und rote Kornellen, Corneliuskirschen, vor und schloss lachend hinter ihnen den Stall. Dies alles hatte Eurylochos mit Entsetzen aus seinem Versteck angesehen, und nachdem Kirke wieder in ihr Gemach gegangen war, eilte er mit klopfendem Herzen davon, um mir die böse Nachricht zu überbringen. Schon von Ferne erschreckte mich sein bloßer Anblick, auch konnte er lange nicht sprechen, denn die Angst beklemmte sein Herz, und Tränen erstickten seine Stimme. Endlich erzählte er in abgebrochenen Worten das Schicksal der Freunde. Ich sprang sogleich auf, hängte mein ehernes Schwert um die Schulter und warf den Bogen darüber. »Führe mich den nämlichen Weg«, rief ich hastig, »ich will die Unglücklichen rächen, wenn ich sie nicht retten kann.« Er fiel mir zu Füßen und bat mich weinend, doch nicht mich selber noch aufzuopfern. »Lass uns eilig fliehen von der verwünschten Insel«, schrie er, »damit wenigstens wir dem bösen Schicksale entrinnen.« »Nun, so bleibe du ruhig zurück«, antwortete ich höhnisch, »und iss und trink dich satt hier am Gestade. Mich treibt Pflicht und Neigung. Ich werde den Weg schon allein finden.« Mit diesen Worten eilte ich von dannen und fand mich glücklich durch den Wald, bis ich im fernen Tale die Wohnung der Kirke liegen sah. Siehe, da kam mir ein blühender Jüngling entgegen. Hermes war es, ich erkannte ihn sogleich an seinem Stabe und dem stattlichen, jugendlichen Ansehen. »Freund«, redete er mich an und faßte vertraulich meine Hand, »was irrst du einsam durch dies wilde Waldgebirge, ganz unbekannt mit der Gegend? Weißt du auch, was dir bevorsteht? Deine Freunde liegen als Schweine in Kirkes Stalle eingeschlossen. Oder willst du sie etwa befreien? Armer Mann, das möchte dir kaum gelingen. Ich fürchte, sie wird auch dich zu den anderen sperren, und du kehrst schwerlich zurück.« Ich wußte nicht, was ich sagen sollte, und sah den Götterjüngling ratlos an. »Höre«, fuhr er fort, »ich will dir wohl und vermag dir zu helfen. Lass dich daher vor Kirkes Ränken warnen. Zuerst, wenn du hinkommst, wird sie dir ein süßes Weinmus mit jenem Gift einmengen, das jeden, der es genießt, ihrem Zauber unterwirft. Aber nimm hier die Gegenmittel. Mische sie heimlich hinzu, ehe du von der Speise issest, dann können dir ihre Kräuter nicht schaden. Hast du nun das Mus verzehrt, so wird sie auch dich in eitlem Wahne mit ihrem Zauberstabe berühren, um die Verwandlung zu vollenden. Aber diesen Augenblick nimm wahr, sie ganz zu bändigen. Spring mit gezücktem Schwert auf sie los, als wolltest du sie durchbohren, dann wirst du sie bitten, zu deinen Füßen sehen. Was sie da bittet, schlag ihr nicht ab, aber lass dir mit einem hohen Eide bei den seligen Göttern schwören, dass sie ferner keine Tücke an dir üben wolle. Dann wird sie besänftigt sein, und allmählich im trauten Gespräche erlangst du auch wohl von ihr die Erlösung der unglücklichen Freunde. Mit diesen Worten gab mir der Gott die heilsame Pflanze, die er aus dem Boden riss, und erklärte mir ihre Kraft und Beschaffenheit. Darauf eilte er zurück zum hohen Olympos. Ich sah ihm dankbar nach, verwahrte sein Kraut sorgfältig und prägte mir seinen Rat tief ins Herz. Ganz in Gedanken verloren fand ich mich an Kirkes Wohnung, ehe ich's dachte, und vernahm gleichfalls den himmlischen Gesang. Ich rief, und sogleich öffnete mir die Göttin. Ich mußte mich auf einen schönen Sessel setzen, und bald war sie mit dem Weinmus da, wovon mir Hermes erzählt hatte. Aber als sie den Rücken wandte, mischte ich schnell meine Kräutchen darunter und aß nun ohne Furcht. Ich sah schon die Schadenfreude über meine Esslust in ihren Mienen glänzen, aber da ich wußte, was sie nicht wußte, so lachte ich im Herzen. Auf einmal senkte sie die Spitze ihres Zauberstabes auf mein Haupt und sprach, »Wandere nun auch in den Kofen, mein Tierchen, wo deine Freunde sind.« In demselben Augenblicke schob ich meinen Stuhl zurück, sprang hinter dem Tische hervor und mit gezogenem Schwerte rannte ich auf die Falsche los. Erstaunen und Schrecken ergriff sie bei der unerwarteten Wendung. Sie warf sich zu Boden und umfaßte meine Knie. »Wer bist du, Mann?« rief sie bewegt. »Und aus welchem Lande kommst du? Du bist der Erste, an dem mein Zauber bricht. Kein sterblicher Mensch hat bis jetzt seiner Stärke widerstanden. Ha, solltest du vielleicht Odysseus sein, von dem mir einmal Hermes geweissagt hat, er werde auf seiner langen Irrfahrt von Troja her bei mir einkehren und meine Künste zu Schanden machen? Aber weg jetzt mit der grimmigen Miene. Stecke dein Schwert ein, alle Feindschaft schwinde zwischen uns. Setze dich vielmehr hier in Frieden zu mir, damit wir Vertrauen zueinander gewinnen. O Göttin, erwiderte ich, wie könnte ich Vertrauen zu dir fassen, da du mich meiner lieben Freunde beraubt hast und ich nicht weiß, was du gegen mich noch beabsichtigst? Soll ich dir trauen, so gelobe mir mit dem großen Schwure der Götter, dass du keine Tücke mehr an mir üben willst, ich mag schlafen oder wachen. Sie schwur mir auf der Stelle, wie ich es verlangte, und beruhigte dadurch mein Herz. Nun zog sie mich sanft auf ihren Ruhesitz und liebkosete mich, wie ich's lange nicht mehr gewohnt war. Mägde, schön gegürtete Töchter der Fluss- und Waldgötter, rüsteten unterdessen ein köstliches Mahl, und eine setzte Wasser in einen großen kupfernen Kessel über das Feuer, um mir in der Wanne ein laues Bad zu bereiten. Als das geschehen war, lud sie mich zum Bade ein, goss mir selber das Wasser über Haupt und Schultern und kleidete mich in prächtige Gewänder. Darauf mußte ich mich an die schön geglättete Tafel setzen, welche mit leckeren Speisen besetzt war. Aber ich streckte keine Hand danach aus, sondern stützte bekümmert mein Haupt und versank in tiefe Traurigkeit. Kirke selbst ward traurig und nötigte mich oft mit schmeichelnden Worten, aber vergebens. »Wie könnte ich hier des Mahles fröhlich genießen, o Göttin«, seufzte ich, »hier in demselben Hause, in dem meine Unglücksgefährten gefangen wimmern? Ehe ich sie nicht von dem schrecklichen Banne befreit weiß, wirst du umsonst dich bemühen, mit deinen Liebkosungen und Gaben mich zu erheitern.« Die Göttin ward gerührt. Sie ging hinaus in den Kofen, ließ die Schweine heraus und bestrich ein jedes mit einer heilenden Salbe, die sie mitgenommen hatte. Und welche Freude! Die Tiere richteten sich auf, das borstige Fell und die langen Rüssel verschwanden, und meine lieben Landsleute standen jünger und schöner vor mir, als sie vorher gewesen waren. Sie jauchzten laut auf und sprangen bald auf mich, bald auf ihre Befreierin zu, die sie nun sämtlich und diesmal ohne weitere Arglist bewirtete. »Höre, Odysseus«, sagte Kirke darauf zu mir, »bleibe noch eine Zeit lang bei mir und ruhe erst recht aus von deinen vielen Mühseligkeiten, ehe du wieder neue auf dich nimmst. Gehe hin und ziehe dein Schiff herauf ans trockene Ufer, verbirg dein Gerät und die Güter im Gebüsch, damit dir's nicht gestohlen werde, und dann komm mit deinen übrigen Leuten wieder hierher. Ich will sie alle beherbergen, und es soll ihnen an nichts mangeln.« Ich stutzte einen Augenblick, allein da ich das eidliche Versprechen der Göttin hatte, durfte ich keine Bosheit fürchten. Ich machte mich also sogleich auf den Weg und langte bei den lieben Gefährten an, die sich von Herzen freuten, als ich wohlbehalten und mit heiler Haut wiederkehrte. Sie kamen mir entgegengelaufen, wie Füllen ihren Müttern entgegenspringen, umarmten mich froh und beteuerten mir, der Anblick des Vaterlandes hätte sie nicht mehr entzücken können, als dass sie mich gerettet sähen und wieder hätten. Ich erzählte ihnen darauf von den glücklich entzauberten Freunden und wie das alles gekommen war, und ihre Freude wuchs mit jedem Worte. Ich befahl ihnen, das Schiff ans Land zu ziehen und die Geräte zu verbergen, und dann hieß ich sie alle mit mir gehen, wo Ruhe und herrliche Mahlzeiten ihrer warteten. Siehe, da erhob sich auf einmal der überkluge Eurylochos, dem die Furcht noch in allen Gliedern lag, und mahnte in langer Rede die Gefährten, doch ja nicht zu der Zauberin zu gehen, es würde ihr sicheres Verderben sein. Odysseus besäße mehr Vorwitz als Klugheit, und wenn ich damals die Gefährten nicht in des Kyklopen Höhle eingeladen hätte, so lebten die armen Zerschmetterten noch diesen Tag. Er rate also, man solle lieber ihm folgen und mich allein gehen lassen, wohin ich wolle. Blutrot ward ich vor Zorn, als ich ihn so reden hörte. Durch und durch hätte ich ihn mit dem Schwerte gehauen, denn ich hatte es schon zum Streiche gefasst, wenn nicht alle anderen mir in den Arm gefallen wären. »Lass ihn doch laufen«, sagten sie, »wir folgen ihm doch nicht, wir gehen alle mit dir.« So führte ich sie denn sämtlich zu Kirkes Wohnung. Und selbst Eurylochos schlich von Weitem nach. Wie freuten sie sich, als sie hier im weiten Saale die Brüder alle gebadet und mit stattlichen Kleidern angetan beim fröhlichen Schmause sitzen sahen. Auch jene sprangen laut jauchzend auf, sie weinten einer an des andern Halse, und Kirke selber ward von dem Anblick gerührt. Jetzt wurden auch die Neuangekommenen gebadet und gespeist, und Kirke, die uns alle so heiter sah, sprach liebreich zu uns: »Freuet euch so lange bei mir, ihr Lieben, bis ihr all euer Trübsal vergesset und der alte Mut euch wiederkehrt, wie damals, als ihr zuerst euer Vaterland verließet.« Wir nahmen das dankbar an, denn es gefiel uns über die Maßen. Ich mußte immer um Kirke sein und kam nie von ihrer Seite. So brachten wir ein ganzes Jahr auf der verführerischen Insel zu und lebten alle Tage herrlich und in Freuden. Endlich aber regte sich doch in uns allen wieder die Sehnsucht nach dem lieben Vaterlande, und meine Gefährten drangen in mich, so oft sie meine allein habhaft werden konnten, ich solle mich doch loszureißen suchen von der Kirke und sie um unsere Entsendung bitten. Ich faßte ein Herz und offenbarte ihr unsere Wünsche eines Abends, ehe wir einschliefen. Ich umfing ihre Knie und flehte sie um freundliche Entlassung an. Sie antwortete mir gütig, sie wolle mich nicht aufhalten gegen meine Neigung, doch müsse ich zuvor erst einen Befehl von ihr ausrichten, ehe ich den geraden Weg nach meinem Vaterlande einschlagen könne. Ich versprach alles und hörte mit Entsetzen folgenden Auftrag: »In das Reich der Unterwelt will ich dich senden, den Geist des thebanischen Sehers Teiresias zu befragen, dem allein unter allen Schatten Persephone, die Königin des Hades, das köstliche Vorrecht verlieh, mit wachen Sinnen wie ein Lebender auch dort noch zu wandeln, indes die andern Seelen nur schwebende Schatten sind.« Ich rang die Hände und jammerte. Weinend saß ich neben der Göttin und wünschte mir den Tod. Das war ja die schwerste unter allen Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Jedoch beruhigte sie mich. »Aber«, rief ich, »wer wird mir den Weg dahin weisen? Nimmermehr stieg ja ein lebender Mensch zum Hades hinab, nimmermehr kehrte von dort ein Lebender wieder zum Lichte.« »Sorge dich nicht um dein Leben noch um einen Führer«, fuhr sie fort, »sondern spanne ruhig die Segel aus, setze dich mit deinen Gefährten ins Schiff und lass dich getrost von dem Nordwinde treiben, der jetzt eben wehet. So wirst du im fernen Westen an das Gestade des erdumfassenden Stromes Okeanos kommen, und da wird sich dir bald die Kluft zeigen, die zur Unterwelt hinabführt. Dort steig hinunter und nimm zum Opfer mit, was ich dir sagen werde. Hast du nämlich das weite Tal erreicht, durch welches die furchtbaren Flüsse Styx, Kokytos und Pyriphlegeton sich winden, dann grabe eine Grube in die Erde, eine Elle lang und breit, und gieß hinein Milch, Honig, Wein und Wasser zum Opfer für die Toten. Bestreue dies alles mit weißem Mehle, flehe auch die unterirdischen Götter an und gelobe ihnen bei deiner Zurückkunft nach Ithaka ein tadelloses Rind und dem Teiresias noch besonders einen schwarzen, stattlichen Widder. Dann nimm zwei Schafe, ein männliches und ein weibliches, opfere sie, dein Gesicht nach dem Strome hinwendend, und lass ihr Blut in die Grube fließen, die Leiber aber sollen die Gefährten seitwärts abhäuten und verbrennen. Dann werden scharenweise aus der Ferne die Schatten der Toten nahen, begierig von dem Blute zu trinken. Du aber wehre es ihnen mit gezücktem Schwerte, daß keiner trinke, bevor du den greisen Teiresias gesprochen hast. Bald wird auch dieser kommen und die Schicksale deiner Heimfahrt dir verkünden.« Unter diesen Gesprächen war die Morgenröte angebrochen. Ich stand traurig auf, warf Gewand und Mantel über, und auch Kirke hüllte sich in das glänzende silberweiße Kleid, band den schönen Gürtel um und befestigte den feinen Schleier auf dem Haupte, um uns zu dem Schiffe zu begleiten. Ich durchlief das Haus, die Gefährten zu wecken und ihnen die nahe Abfahrt zu melden. Noch sollte ich einen Verlust erleiden in dem Hause, worin es uns allen so wohl ergangen war. Elpenor, der jüngste von meinen Gefährten, hatte sich den Tag zuvor im Weine ein wenig übernommen, und um sich eine kühlere Lagerstätte zu suchen, war er auf das flache Dach des Hauses gestiegen. Fußnote: Bei den alten Griechen und Römern kannte man nicht jene spitz zugegipfelten Ziegeldächer, welche wir auf unsere Wohnungen stülpen. Meist waren sie platt, wie noch jetzt im Morgenlande und in den Ländern Südeuropas, so daß der Anblick einer solchen Ortschaft bei weitem etwas Freundlicheres hatte als die verdüsterten Giebelhäuser unserer alten Städte. Auf diesem Altan des Daches, Söller nennt ihn die Bibel, versammelte man sich gern, sei's zur Rast, sei's zur Arbeit oder zur Zwiesprach in der Kühle des Abends, wo dann oft eine schöne Fernsicht sich öffnete und wohl auch von einem Dach zum anderen verbindende Gänge führten. Jetzt wird der bezeichnete Raum zuweilen in einen Garten verwandelt, und auch diese Blumen- und Fruchtkrone gewährt eine heitere Zierde. Ende Fußnote. Als er nun jetzt am Morgen das Getöse der unten herumschwärmenden Gefährten vernahm, erhob er sich, noch taumelnd und mit halbgeschlossenen Augen, aber seines luftigen Lagers vergessend, stürzte er von der Höhe des Söllers herab und brach das Genick. Er war immer ein schwacher Mensch gewesen und gegen den Feind nicht eben tapfer. Wir andern wanderten darauf mit schwerem Herzen nach dem Schiffe. Hier fanden wir schon die zwei Opferschafe angebunden, und auch für Mehl und Wein und Honig hatte Kirke freundlich gesorgt. Wir zogen das Schiff ins Meer, richteten den Mast auf und stiegen traurig ein. Ein günstiger Wind, den uns die Göttin nachsandte, führte uns in gerader Richtung den Enden der Erde und dem Okeanos entgegen. Ende von Abschnitt 8. Abschnitt 9 von Odysseus von Karl Friedrich Becker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neunter Abend. Odysseus schließt die Erzählung seiner Abenteuer. »Wir kamen«, fuhr Odysseus fort, »an das Gestade des Chimerialandes. Dort ist das äußerste Ende der Erde und des Meeres, welches nicht mehr von der Sonne beschienen, sondern ewig von Nebel und Finsternis umhüllt wird. Wir zogen unser Schiff an den Strand, nahmen die Opfergaben heraus und stiegen zu dem Orte hinab, der uns von Kirke bezeichnet war. Wir fanden alles, wie sie gesagt hatte. Nun fing ich an, mit meinem Schwerte die Grube zu graben, eine Elle ins Gevierte, und hinein goss ich genau nach der Vorschrift ein Opfer für die Toten, erst von Honig und Milch, dann von lieblichem Weine und dann von Wasser, und alles bestreuete ich zuletzt mit weißem Mehle. Darauf ließ ich mir beide Schafe reichen und durchschnitt ihnen mit dem Schwerte die Gurgel, daß ihr dunkles Blut in die Grube rann. Alsobald stiegen aus der Unterwelt die abgeschiedenen Seelen in großen Scharen herauf und drängten sich mit grauenvollem Geschrei heran. Ich aber wehrte ihnen, im Herzen voll Entsetzens, mit meinem Schwerte, und befahl den Genossen, die abgehäuteten Schafe zu verbrennen. Während das Opfer brannte, flehten wir alle zu den Göttern der Unterwelt, und ich vergaß nicht die Gelübde für sie und für Teiresias, wofern ich einst nach Hause zurückgekehrt sein würde. Ich betrachtete die herbeiziehenden Schatten mit stillem Schauer. Geharnischte Männer erblickte ich, voll tiefer Wunden, bejahrte Mütterchen und blühende Mädchen, kummerbeladene Greise und rüstige Jünglinge. Fußnote: Die alten Griechen glaubten, dass die abgeschiedenen Seelen auch in der Unterwelt alle ihre ehemaligen Neigungen und Verbindungen beibehielten. Sie betrachteten die Unterwelt als ein völliges Abbild der Oberwelt, eine ähnliche Vorstellung, wie man sie bei den Südsee-Insulanern gefunden hat. Denn nach ihrem Glauben liefern die Seelen einander Treffen, und die ehelichen Bündnisse werden wieder erneuert. In der nordischen Mythologie kommen die in der Schlacht Gefallenen oder an Wunden Verstorbenen nach Walhall, der himmlischen Halle Odins, und das Leben, welches sie dort führen, ist eine Fortsetzung des irdischen. Sie trinken mit den Göttern den süßen Met und speisen von dem Fleische des Ebers. Jeden Morgen wappnen sie sich und gehen in den Hof und kämpfen miteinander. Das ist ihr Zeitvertreib. Ende Fußnote. Von allen Seiten umdrängten sie die Grube, und ich hatte viel Mühe, sie mit meinem Schwerte abzuhalten von dem Blute. Und siehe, es schwebte auch Elpenors Schatten herbei, und ich war sehr verwundert, ihn in der Unterwelt anzutreffen. »Ei, siehe da, Elpenor«, rief ich, »wie bist du gestorben? Bist du zu Fuße hier eher angekommen als ich mit meinem schnellen Schiffe?« »Ach, nur zu früh«, antwortete er, und erzählte mir nun selbst ausführlich die klägliche Geschichte seines Falles, bat mich auch inständigst, wenn ich wieder auf die Insel käme, seinen Leichnam gehörig zu bestatten und ihm auch ein Grabmal zu errichten, damit seine Seele im Hades Ruhe hätte. Denn wir hatten wirklich bei den größeren Sorgen seinen Unfall nicht bemerkt und es deshalb auch verabsäumt, seinen Leichnam zu begraben. Das sagte ich ihm auch zu, und nun ging er getröstet von dannen. Die anderen Geister schienen insgesamt sprachlos zu sein, bis auf den einzigen Teiresias, der mich, da er sein geistiges Leben bewahrt hatte, sofort erkannte und anredete. Er befahl mir, das Schwert wegzuhalten und ihn trinken zu lassen, denn erst mit dem Genusse des Blutes kehrt auch das volle leibliche Leben in den Schatten der Toten zurück. Nachdem er getrunken hatte, lehnte er sich auf seinen goldenen Stab und begann folgende Weissagung. »Edler Odysseus, du wünschest dir eine glückliche Heimfahrt, aber ein himmlischer wird sie dir sehr erschweren. Weißt du nicht, wie tief du den Poseidon beleidigt hast dadurch, dass du seinem teuren Sohne das Auge geblendet? Dennoch aber kann dir noch alles, wiewohl mit Mühe, gelingen, wofern du nur auf der Insel Trinakia die Stiere des Helios unangetastet lassest. Aber tötest du einen derselben, dann ist Rettung kaum weiter zu hoffen. Und ob du auch dein Vaterland noch wiedersähest, so würde es doch nur spät geschehen. Erst nach unendlicher Trübsal wirst du, verlassen von allen deinen Gefährten und unbekannt wie ein Bettler, auf fremden Schiffen heimkehren, und auch zu Hause wirst du nur bitteres Elend finden. Andere werden von deiner Habe prassen, um deine Gattin werben und deinem Sohne Todesschlingen legen. Dann aber wird sich eine Gottheit deiner erbarmen, dass du mit List oder Gewalt die unbefugten Gäste in deinem Palaste tötest. Aber eben das wieder wird dich zwingen, deinen väterlichen Wohnsitz zu verlassen und tief im Lande dich anzubauen, wo sie weder Schiffe noch Segel kennen. Dann lass dir das ein Wahrzeichen sein, wenn du auf deinem Zuge, das Ruder auf der Schulter tragend, einem Manne begegnest, der dir sagt, du tragest eine Schaufel, Fußnote, nichts weiter sagt der Seher in sinniger Einkleidung als, bist du einmal wieder in sicherem Besitze deines Hauses, so bleib ruhig daheim und meide das gefahrvolle Leben auf der See. Ende Fußnote. So bleib stehen. Das ist der Ort, den die Götter dir als Ruhesitz für dein Alter bestimmt haben. Da wirst du mitten unter den Deinen nach einem glücklichen Greisenalter heiter und in Frieden sterben. »Wohl, Teiresias«, sprach ich, »das also wird mein Schicksal sein. Nun sage mir doch, ich erblicke dort unter den Schatten auch meine alte Mutter, aber sie würdigt den Sohn keines Wortes, noch schaut sie mir gerade ins Antlitz. Wie fange ich's an, dass sie mich erkennt?« »Welchen dieser Geister du auszuforschen verlangst«, versetzte Teiresias, »den lass von diesem Blute trinken, dann kommt ihm Bewusstsein und Sprache und alles menschliche Gefühl zurück. Wer aber nicht trinkt, der schwebt besinnungslos und schweigend weiter vorüber.« Und sogleich ließ ich die liebe Mutter zu dem Blute. Sie trank und erkannte mich plötzlich mit freudigem Schrecken. Ich erzählte ihr kurz die Geschichte meiner Leiden und fragte sie, wie sie gestorben sei und was der Vater, die Gattin und der liebe Sohn zu Hause mache. Sie sagte mir, dass alle drei noch lebten und täglich mit Sehnsucht an mich dächten. Der Vater sei schon ganz schwach vor Alter geworden, er wohne nicht mehr in dem Palaste, sondern auf dem Lande, wo er sich einen Weingarten angelegt habe. Alle Pracht des Reichtums, sagte sie, verschmäht er, und alle Bequemlichkeit flieht er, solange er dich nicht glücklich weiß. Er härmt sich darüber so ab, dass er ganz zum Kinde wird. Im Winter schläft er mit den Knechten in der Stube, neben dem Herde auf die Erde hingestreckt, und im Sommer bettet er sich auf den abgefallenen Blättern des Weingartens unter freiem Himmel. Und so wird ihn bald der Kummer verzehren, wie er mich verzehrt hat. Denn kein bösartiges Fieber, auch keine verderbliche Seuche hat mich dahingerafft, nur der Gram um dich, mein Sohn, hat mir das Leben geraubt. Sie ging, und an ihre Stelle drängten sich Scharen anderer Weiber, einst die Gattinnen berühmter Helden, die ich gekannt hatte. Sie tranken von dem Blute und erzählten mir ihre Schicksale. Aber mächtiger schwoll mir das Herz, als ich die Geister der lieben Freunde heranschweben sah, die einst vor Troja meine Kampfgenossen gewesen. Da war Agamemnon und Achilleus, Patroklos und Aias, denn sie alle hatte der Tod ereilt, ehe es ihnen noch vergönnt worden war, das teure Vaterland wiederzusehen. Agamemnon hier zu finden, wunderte mich am meisten. Ich fragte ihn nach seinem frühen Ende, und er erzählte mir jammernd die traurige Geschichte. Sein Weib hatte sich während seiner Abwesenheit einen andern Buhlen erwählt, und als er nun unvermutet nach Hause gekommen war, hatten beide ihn meuchlerisch beim frohen Mahle wie den Stier an der Krippe erschlagen und mit ihm die Königstochter Kassandra, die er als Gefangene von Troja mitgebracht hatte, und wer ihm sonst noch anhing. Ich sollte dem Unglücklichen von seinen nachgebliebenen Kindern erzählen, aber ich Armer wußte ja selbst kein Wort aus Griechenland. Jedoch dem tapfern Achilleus konnte ich desto rühmlichere Taten seines Sohnes Neoptolemos verkündigen, von dessen Tapferkeit im Kriege ich oft Zeuge gewesen, nachdem der Vater bereits gestorben war. Wie freute sich des Vaters matter Schatten noch in der Unterwelt darüber! Stolz schritt er über die Asphodelos-Wiese hin. Fußnote: Diese Wiese, mit dem lilienähnlichen Asphodelos-Kraut bedeckt, ist Aufenthalt auserwählter Helden, nicht alle gelangten dorthin. Auch die deutschen Sagen kennen eine Aue der Seligen, wie zum Beispiel Kinder, die in Brunnen fallen, durch grüne Wiesen in das Haus der freundlichen Frau Holler gelangen. Ende Fußnote. Auch längst gestorbene berühmte Helden der Vorwelt erblickte ich von Ferne. Minos, der weise Beherrscher und Gesetzgeber von Kreta, setzte noch jetzt im Hades als bloßer Schatten sein Königsamt fort, und Orion, der wilde Jäger, trieb auch hier noch mit gewaltiger Keule zahlloses Wild vor sich her. Tityos, jener riesige Sohn der Erde, der es einst freveln Mutes gewagt hatte, die göttliche Leto, die Mutter des Apollon und der Artemis, zu entehren, als sie nach Pytho ging, lag hier zur Strafe am Boden festgeschmiedet, und ein gieriges Geierpaar hackte ihm die Leber aus dem Leibe. Nicht minder schrecklich war die Strafe des Sisyphos, der einst als König viele Ungerechtigkeiten auf Erden verübt hatte. Er war hier verdammt zu der Qual einer ewig vergeblichen Arbeit. Einen schweren Stein mußte er eine steile Anhöhe hinaufwälzen, und jedes Mal, so oft er ihn dem Gipfel nahe gebracht hatte, verließ ihn die letzte Kraft, und der tückische Fels glitt ihm aus den Händen zurück und stürzte rollend bis tief unten ins Tal hinein. So begann die beschwerliche Arbeit immer von Neuem und war doch immer wieder vergeblich. Auch den Tantalos sah ich, jenen berühmten König, den Zeus selber würdigte, an seiner Tafel zu sitzen und mit den Göttern zu schmausen. Aber sein eitles Herz war zu schwach für so große Ehre. Er mißbrauchte das Vertrauen der Götter und schwatzte ihre Geheimnisse aus, und dafür wird er nun in der Unterwelt mit schrecklicher Marter gequält. Ein glühender Durst foltert ihn unaufhörlich, und ob er gleich bis an den Hals im Wasser steht und herrliche Birnen, Feigen und Apfelbäume ihre süßen Früchte über sein Haupt hinbreiten, so kann er doch nie die brennende Begierde stillen. Denn so oft er sich zum Wasser bückt, versiegt plötzlich die Flut, und so oft er die Hand erheben will, um der saftigen Früchte eine zu pflücken, rasch beugt ein Sturmwind die Äste zurück und schleudert sie hoch in die Wolken. Endlich sah ich auch noch den Schatten des Herakles. Er selbst wohnt im Olymp bei den seligen Göttern, wo er in Hebes Armen Götterglück genießt, zum Lohn für alle seine Erdenmühen, nur sein Schatten ist im Hades. Auch Theseus und Pirithoos gingen in der Ferne an mir vorüber. Ich aber wagte nicht länger an diesem Orte des Grauens zu verweilen, sondern erfüllt von dem, was ich gesehen und gehört hatte, kehrte ich hastig mit den Gefährten um, suchte unser Schiff auf und ruderte wieder durch den Okeanos in das weite Meer hinaus. Ein günstiger Wind trieb uns glücklich wieder an die Insel der Kirke. Hier war unser erstes Geschäft, dem Leichname unseres Freundes Elpenor einen Scheiterhaufen am Gestade zu errichten, die Asche zu begraben und darüber einen Hügel zu türmen, aus welchem das Ruder hervorragte, das er im Leben geführt hatte. Kirke hatte kaum von unserer Ankunft gehört, als sie uns sogleich freundlich aufsuchte und uns zu essen und zu trinken schickte. Wir mussten es uns noch einen Tag bei ihr gefallen lassen, und erst am folgenden Morgen erlaubte sie uns weiter zu segeln. Während die anderen schmausten, nahm sie mich beiseite und gab mir heilsame Ratschläge für meine bevorstehende Reise. Zuerst warnte sie mich vor schwimmenden Felsen, bei denen ich vorbeikommen würde, dann vor den Sirenen, die mit hinreißendem Gesange alle Vorüberreisenden an sich locken und ihnen den Tod bereiten. Weil es aber nicht möglich ist, fuhr sie fort, dem verführerischen Gesange zu widerstehen, so nimm hier diese Scheibe Wachs, knete daraus Pflaster und verklebe damit bei Zeiten die Ohren deiner Gefährten. Dich selbst aber lass an den Mastbaum binden, und wenn du, hingerissen von dem Zaubergesange, dich loszumachen strebst, dann mögen jene die Bande verdoppeln, bis ihr vorüber seid. Noch eine weit größere Gefahr harrt deiner in der schrecklichen Meereskluft, wo Skylla und Charybdis hausen. Hier drängt sich das Meer zwischen zwei schroffe Felsen hinein, die kaum einen Bogenschuss weit voneinander abstehen. Tief an dem Fuße des einen lauert Charybdis, das eine Ungeheuer, und schlürft mit gewaltigen Zügen unendliche Ströme Wassers in sich, auch Schiffe und Menschen und was ihr zu nahe kommt, und lange nachher speit sie es im Strudel zerschmettert wieder von sich. Vor dieser Seite hüte dich und halte dich mehr auf der andern, wo das zweite Ungeheuer, die Skylla, haust. Die hat 6 lange Hälse und Köpfe, 12 Füße und in jedem Rachen 3 Reihen Zähne, womit sie Seehunde und Delfine zermalmt, die sie im schnellen Untertauchen mit ihren langen Hälsen erhascht. Auch du, wenn du hindurchruderst, wirst diesem Wächter einen schrecklichen Zoll zahlen müssen, denn mit jedem Rachen wird er dir rasch einen Gefährten von der Ruderbank wegschnappen. Aber besser, dass du 6 Mann verlierest, als dass dein ganzes Schiff in der Charybdis Strudel unterginge. Endlich warne ich dich noch vor den heiligen Stieren des Helios auf der Insel Trinakia. Vergreift ihr euch an einem von diesen, dann wehe dir, du wirst eine bittere Heimkehr finden. Durch Kirkes Güte wurden wir noch reichlich mit Lebensmitteln versorgt. Dann traten wir bei einem günstigen Winde, den uns die Göttin selbst nachwehen ließ, unsere Fahrt von neuem an. Den Irrfelsen wichen wir glücklich aus, und als ich die Sirenen in der Nähe vermutete, nahm ich meine Scheibe Wachs zur Hand und fing an, kleine Kugeln zu kneten. »Die sollt ihr vor die Ohren haben«, sagte ich zu meinen Gefährten und erzählte ihnen, was mir Kirke gesagt hatte. Sie ließen sich geduldig die Ohren verkleben, und ich gab Stricke heraus, womit sie mich an den Mastbaum binden mussten. So ruderten wir den Sirenen entgegen. Und siehe, reizende Mädchenköpfe blickten vom grünen Strande her, und zarte Arme, glänzender als Alabaster, streckten sich verlangend nach uns aus. Aber über alles sanft und melodisch waren die schmelzenden Stimmen, welche von den rosigen Lippen ertönten. »Komm«, so lautete ihr lockender Gesang, »komm, preisvoller Odysseus, du berühmtester der Achäer, lenke dein Schiff zu uns her ans Gestade und lass dir unsere Lieder gefallen. Noch ist hier keiner vorübergesegelt, der sich nicht derselben erfreut hätte. Komm, wir wollen dir singen von Troja und von deinen Freunden, von den Toten und von den Lebenden, denn wir wissen alles, was vorgeht auf dem weiten Raume der Erde.« Also sangen jene. Mich aber ergriff heißes Verlangen, noch weiter ihrer Stimme zu lauschen. Ich strebte mich loszumachen, ja, ich bat die Freunde mit Winken und Mienen, aber sie banden mich nur fester, bis wir die Singenden weit hinter uns hatten und leiser, immer leiser der zauberische Klang verhallte. Da erst lösten sie meine Bande und nahmen sich selber das Wachs aus den Ohren. Als wir danach auf die Insel zusegelten, erblickte ich schon von Ferne mit Grausen die schroffen Felsen, und meinen Ruderern erstarrten die Arme, als sie den Donner der wütenden Brandung vernahmen. Ich ermahnte sie mit aller Anstrengung, so schnell als möglich hindurchzurudern, und dem Steuermanne befahl ich, sich auf der rechten Seite zu halten, damit wir nicht in den Strudel der Charybdis hinabgerissen würden. Von der fürchterlichen Skylla schwieg ich weislich, sonst hätte mir niemand ferner gerudert, sondern alle hätten sich in dem Schiffsraume verkrochen. Indem ich nun, völlig gerüstet und zwei Speere in der Hand haltend, auf dem hohen Verdeck dastand und links in den schäumenden Strudel staunend und zagend hinabsah, da auf einmal hörte ich ein Wehgeschrei zur Rechten, und siehe, das fürchterliche Ungeheuer zog eben mit seinen sechs Rachen sechs meiner besten Ruderer in die Luft, wie ein Fischer den zappelnden Fisch an der Angel hinaufschwingt. Wir alle erschraken und jammerten laut, die armen Ergriffenen riefen mich flehend um Hilfe an, aber was konnte ich tun? Ich mußte nur treiben, daß das Schiff vorwärts kam, damit wir in der furchtbaren Kluft nicht noch mehr Unheil erlebten. Endlich kamen wir glücklich hinaus und weideten unsere Augen an dem herrlichen Anblick der grünen Hügel Trinakias, von denen wir schon im Schiffe das Gebrüll der herrlichen Rinder und das friedliche Geblök der Schafherden hörten. Helios, der Sonnengott, hatte diese Herden der Hut zweier Nymphen übergeben und ergötzte sich an ihnen, so oft er seinen goldenen Wagen über Trinakias Berge hinlenkte. Nimmer vermehrten oder verminderten sie sich, denn ihre Zahl war abgemessen, auch alterten sie nicht, sondern glänzten in unvergänglicher Jugendfülle. »Freunde«, sprach ich, »das ist die Insel, an die unser Schicksal geknüpft ist. Schon sehe ich die verführerischen Herden des Helios, auf deren Berührung der Tod steht. Lasst uns lieber der Versuchung entfliehen und steuert an dieser Küste vorbei, wir finden ja wohl ein anderes Eiland, um anlegen zu können.« Aber das war ihnen eine unwillkommene Rede. Ein allgemeines Murren erhob sich, und der widerspenstige Eurylochos nahm das Wort und sprach, »Grausamer Mann, du strotzest vor Mut, denn dir erschlafft nie ein Gelenk, du bist wie von Stahl und Eisen. Aber wir andern alle sind von der schweren Arbeit so ermattet, dass wir nicht weiter können, und du willst uns nicht einmal die nötige Erquickung vergönnen? Blind sollen wir in die Nacht hineinrudern, wo wir weder Weg noch Steg kennen und wo wir verloren sind, sobald sich nur ein widriger Wind erhebt. Lass uns doch wenigstens ans Land stoßen, damit wir dort etwas Nahrung zu uns nehmen und die Nacht bei dem Schiffe ausruhen. Morgen mit dem Frühesten können wir ja dann wieder einsteigen und ins offene Meer steuern.« Alle stimmten in dies Verlangen ein, und ich sah nun wohl, daß ein Gott mir zuwider war und Böses über uns verhängte. Da sprach ich zu ihnen, »Ihr alle zwingt mich Einzelnen leicht zum Gehorsam, allein schwört mir, keines jener Tiere anzurühren, sondern euch mit der Speise zu begnügen, welche uns Kirke mitgegeben hat.« Das schwuren sie bereitwillig, und so legte der Steuermann am Ufer an. Wir stiegen aus und aßen zu Nacht. Dann schütteten wir im Gespräch den Gram des Herzens aus über den schrecklichen Tod unserer lieben Gefährten, und spät erst stillte der süßbetäubende Schlummer unsere Tränen. Aber ach, welch ein Erwachen stand uns bevor! Noch war die Nacht nicht vorüber, und die letzten Sterne funkelten noch am Himmel, als ein ungeheurer Orkan sich erhob und Meer und Land sich in dickes, schwarzes Gewölk verhüllte. Mit dem Anbruch des Morgens zogen wir unter fürchterlichem Regen das Schiff in eine Felsgrotte und bargen uns selbst, so gut wir konnten. »Freunde«, sprach ich, »wir kommen heute nicht fort von dieser Insel, aber wir haben zum Glück noch Vorrat von Speise und Trank im Schiffe. Darum beschwöre ich euch nochmals, rühre mir keiner die heiligen Stiere an, damit uns nichts Böses begegne.« Sie alle versprachen's, und ich beruhigte mich. Aber den ganzen Monat hindurch wechselte Südwind mit rauem Ostwinde, und wir mussten noch immer liegen bleiben. Solange es an Speise und Wein nicht fehlte, schonten meine Gefährten die Rinder in ängstlicher Sorge für ihr eigenes Wohl. Als aber endlich der ganze Vorrat verzehrt war, da zerstreuten sie sich und suchten kümmerlich Muscheln zu ihrer Nahrung, oder sie fingen sich Fische oder schossen einmal einen Vogel aus der Luft. Allein das alles reichte nicht hin, den nagenden Hunger zu stillen. Da ging ich einmal weit weg vom Schiffe, trat ans Ufer, wusch die Hände in der heiligen Meeresflut und flehte lange und inbrünstig zu den Göttern, meinem Elend ein Ende zu machen. Und als ich so heiß gebetet hatte, überfiel mich ein tiefer Schlaf, und ich sank ermattet am Gestade nieder. Inzwischen erwachte in meinen Gefährten die böse Begierde, ihren Schwur zu brechen. Vorzüglich ermunterte jener Eurylochos sie mit trüglichen Worten zum Ungehorsam. »Wie«, sagte er, »ist uns einmal der Tod bestimmt, so mag uns Zeus lieber auf einmal im Schiffe zerschmettern, als dass wir hier langsam von des Hungers fürchterlichster Qual verzehrt werden. In dieser Not kann der Raub kein Unrecht mehr sein. Auf, lasst uns einige jener Stiere fangen und opfern und dem beleidigten Sonnengott einen stattlichen Tempel in Ithaka geloben, sobald wir glücklich nach Hause gekommen sein werden.« Leicht waren die Gemüter überredet. Die besten Rinder wurden gefangen und den Göttern unter Gebet und Gelübden geopfert. Statt der heiligen Gerste streuten sie zartes Eichenlaub unter, und statt des Weines besprengten sie die Eingeweide mit Wasser. Eben als auf kunstlosem Altare die fetten Hüftenstücke bratend aufdampften, erwachte ich von meinem langen Schlummer und lief eilig herbei. Götter, wie ward mir, als mir der unerwartete Duft schon von Ferne entgegenwehte! Vergebens zürnte ich mir selbst, daß ich mich so weit entfernt hatte, vergebens schalt ich die Gefährten, ach, nun war ja alles zu spät! Aber Kalypso hat mir nachher erzählt, wie die Nymphen sogleich den Raub angezeigt, wie mich Helios darauf beim Zeus verklagt und gedroht, wenn er nicht Genugtuung erhalte, so wolle er nicht mehr den Göttern und Menschen, sondern nur den Unterirdischen leuchten. Darauf habe Zeus ihm heilig versprochen, mein ganzes Schiff zu zertrümmern, sobald ich mich wieder auf dem Meere würde sehen lassen. Ach, ich armer Mann, was sollte ich noch alles erdulden? Hätte ich's vorher gewusst, ich hätte es für unmöglich gehalten. Nur 6 Tage reichte das Fleisch der Rinder zu, aber am 7. legte sich der Ostwind, und der Himmel versprach uns eine ruhige Fahrt. Wir stiegen also schnell ein und eilten mit schimmernden Segeln der vaterländischen Küste zu. Indessen waren wir nicht lange gefahren, als sich plötzlich ein gewaltiger Westwind erhob, der dunkle Gewitterwolken über uns auftürmte. Unter den Schlägen des Donners und dem Geheul des Sturms schwankte unser schwaches Fahrzeug hin und her und füllte sich ganz mit Wasser. Und auf einmal, mit lautem Gekrach, brach der Mast mitten entzwei und erschlug im Fallen den Steuermann, daß er kopfüber ins Meer stürzte. Und gleich darauf zuckte ein fürchterlicher Blitz herunter, schlug mir die Wände des Schiffes platt ab, und alle Gefährten stürzten hinaus, wie sie auf den Ruderbänken gesessen hatten. Schwimmend tauchten sie rings um die Trümmer des Schiffes noch eine Weile auf, faßten auch wohl in der Angst ein Brett, aber bald entfloh einem nach dem andern kraftlos der Atem. Ich hatte mich fest an den Kiel geklammert, und als ich den zerbrochenen Mastbaum, welcher neben mir schwamm, mit dem großen Segeltaue erreichen konnte, nahm ich dasselbe und band den Kiel mit dem Mastbaum zusammen. Auf diesem elenden Floß suchte ich mich mühsam zu erhalten, da verwandelte sich der Westwind plötzlich in Süd und trieb mich in gerader Richtung wieder in die Meerenge der Skylla zurück. Nur warf mich die Flut diesmal mehr nach dem Strudel der Charybdis hin. Mir gleich viel, denn hier wie dort schien ich verloren, nur ein Wunder konnte mich retten. Und siehe, es war aus einer mit Moos und Erde bedeckten Klippe, welche dicht über dem Schlunde der Charybdis hing, ein Feigenbaum hervorgewachsen. Als nun der jähe Wirbel des Stromes mich in den Abgrund schleudern wollte, ergriff ich mit beiden Händen den schlanken Stamm und schwang mich schnell auch mit den Beinen hinauf. Hier schwebte ich zwischen Tod und Leben, indes mein Floß in die Tiefe versunken war. Aber ich wußte, daß das Ungeheuer alles bald wieder ausspeie, und so hoffte ich denn, mein treues Floß, meine einzige Rettung, auch bald wieder hervortauchen zu sehen. Es kam glücklich zurück. Ich wagte den schnellen Sprung, klammerte mich fest an dasselbe und ward durch dieselbe Gewalt des Strudels wieder aus der Kluft hinaus ins hohe Meer getrieben. Der Sturm hatte sich unterdessen gelegt, und ich ruderte nun auf gut Glück mit bloßen Händen 9 Tage auf dem Meere umher, fast aufgerieben vom grimmigsten Hunger. Am 10. Tage erreichte ich glücklich das Land. Es war die Insel Ogygia, wo Kalypso wohnt, die mich 9 Jahre allein dort festgehalten hat, wie ich euch gestern schon erzählt habe. Was soll ich es also wiederholen? Ohnehin ist Mitternacht schon vorüber, und die sinkenden Sterne mahnen zum Schlummer. Ende von Abschnitt 9.